Halleluja. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Herzlich willkommen zum Heilungswochenende hier im Glory Life Zentrum. Wir hatten gestern ja schon einen starken Abend gehabt. Wer war gestern Abend alles dabei gewesen? Super. Wer ist denn heute Morgen zum allerersten Mal in der Glory Life Veranstaltung? Für euch haben wir immer ein kleines Geschenk dabei. Also streckt mal eure Hände aus, ja, da überall. Streckt einfach da hinten auch. Gebt mir immer einen kräftigen Applaus. Halleluja. Herzlich willkommen. Super, dass ihr dabei seid. Die Ordner kommen vorbei und geben euch das Geschenk. Also haltet die Hand so lange ausgestreckt, bis sie es gesehen haben und bis sie bei euch sind. Und dann, genau. Ja, also die gestern Abend dabei waren, ihr habt ja schon einiges erlebt. Wir haben einige Wunder sofort im Gottesdienst auch gesehen. Ich habe hier gerade den Bericht bekommen von gestern Abend. Zum Beispiel eine Frau hat bezeugt hier vor Ort, dass Asthma sie verlässt. Jemand hat bezeugt, dass die Knie sich wieder beugen lassen, wo vorher Probleme waren. Die Balance wieder, also das Gleichgewicht wieder gekommen ist, Schmerzen verschwunden sind, Brustkorbschmerzen verschwunden sind, Kopfschmerzen, bei jemand Unterleibsschmerzen. Jemand wurde an der Wirbelsäule geheilt, begradigt oder gestreckt. Der Kanal, der abgedrückt war, ist wieder frei. Bei einem Mann ist eine Verkrümmung weggegangen. Und das waren so die Dinge, die wir hier direkt vor Ort bezeugt bekommen haben. Aber ich habe auch bereits einige E-Mails bekommen von Leuten. Zum Beispiel auch, das ist auch noch von gestern, was live hier passiert ist, schreibt mir heute Morgen die Svetlana. Sie schreibt, seit einer Woche hatte ich ein entzündetes Auge. Am Rand meines Auges war eine offene Wunde. Als Andreas die Zeugnisse erzählte, merkte ich, dass ich beim Blinzeln keine Schmerzen mehr hatte. Ich berührte mein Auge und fühlte keinen Schmerz mehr. Nach dem Gottesdienst schaute ich in den Spiegel und fand keine Wunde mehr. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Das ist ein Auflösungswunder. Dann haben wir hier auch, das ist jetzt über Livestream, das ist ein Ehepaar aus der Schweiz, die mit uns verbunden sind, die schreiben hier, im Heilungsgottesdienst heute Abend wurde bei mir, Rolf, das rechte Innenohr geheilt. Es klopft nicht mehr und mein Gleichgewicht ist wieder voll da. Das hatten wir gestern mit Gleichgewicht, hat Andreas ausgerufen. Ne? Ich merkte plötzlich, dass das Klopfen weg ist und ich kann wieder auf einem Bein stehen. Halleluja, das ist ein Zeichen, dass Gleichgewicht wieder geht. Amen. Und bei mir, Doris, schreibt die Frau, sehe ich mit meinen Augen jetzt viel klarer. Juppie, Jesus, alle Ehre, herzliche Umarmung aus der Schweiz. Halleluja. Preis den Herrn, geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Frau aus Hamburg schreibt, während Andreas für die Wirbelsäule gebetet hat, konnte ich spüren, wie die Wirbelsäule aufgerichtet wurde. Sämtliche Nacken- und Schulterschmerzen waren schlagartig weg. Obwohl ich heute gerade 8 Stunden im Verkauf gearbeitet hatte, spürte ich meine Füße nach dem Gebet gar nicht mehr, obwohl normalerweise nach so einem langen Tag ich immer Schmerzen in den Füßen habe, doch jetzt sind sie total leicht. Ich habe während des ganzen Gottesdienstes die Heilungskraft extrem stark wahrgenommen. Eine Kurbehandlung nach dem Job. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Und viele weitere, ich lese jetzt nicht weiter, weil wir wollen mit dem Gottesdienst starten. Einfach nur so als Inspiration, was Gott alles tut. Und ich glaube immer, weißt du, die Gegenwart Gottes baut sich auf an so einem Wochenende. Das heißt, heute Morgen wird es noch stärker. Erwartest du das? Amen. Und Jakobus 4,8 in der Neues Leben Übersetzung heißt es, kommt zu Gott und er wird euch entgegenkommen. Ja, das heißt, wir kommen an diesem Wochenende zu Gott und er kommt uns schon entgegen. Ich meine, es ist so, du kommst ihm 1 Meter entgegen und er kommt dir 3 Meter entgegen. Das heißt, es geht sehr schnell. Du musst dich nur einfach ausrichten. Es geht eigentlich nur darum, um diese Richtung, die du einschlägst, wo du einfach sagst, jawohl, ich wende mich ab von dem, was mich gerade sonst noch beschäftigt hat und ich wende mich diesem Gott zu. Ich komme ihm näher. Ja, ich richte mich in meinem Herzen aus. Es ist eine Sache deines Herzens. Aber weißt du, Gott sieht das Herz und er reagiert auf dein Herz. Ja, das ist eine Sache im Unsichtbaren. Du sagst, ja, ich sehe Gott nicht. Vielleicht bist du zum ersten Mal da und du hast irgendwelche Erwartungen. Du denkst, boah, ich weiß auch nicht, wie wird Gott mir heute begegnen, werde ich ihn sehen oder wie auch immer. Weißt du, die Sache ist die, es ist eine Sache des Herzens, du richtest dich auf ihn aus. Gott ist ein Gott des Geistes, ein Gott des Herzens. Er sieht auf dein Herz und er reagiert auf die Bewegung deines Herzens. Ja, der blinde Bartimäus zum Beispiel hat diese Bewegung in seinem Herzen gehabt. Er hat einfach geschrien, als Jesus vorbeikam, hat er gesagt, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Das heißt, er hat einfach in seinem Herzen sich nach Jesus ausgestreckt. Und was hat Jesus gemacht? Er hat zu seinen Jüngern gesagt, ruft ihn her. Ich will ihn sehen. Ich möchte ihn heilen. Ich möchte ihn berühren. Und er hat Bartimäus gefragt und hat gesagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Und Bartimäus hat gesagt, dass ich sehend werde. Und er sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Weil schau, manchmal haben wir komische Vorstellungen, was Glauben angeht. Ja, auch viele Christen haben manchmal komische Vorstellungen, was Glauben angeht. Wir denken, ja, das ist irgend so eine Gedankenakrobatik, dass ich irgendwie meine Gedanken irgendwie, ja, ich glaube jetzt ganz fest und wenn ich so mache, dann glaube ich, ja, weißt du, so wie in der Welt, wenn die Leute sagen, wir drücken Daumen, dann glauben wir oder so. Ja. Verstehst du, es ist nicht irgendeine Gedankenakrobatik, das ist doch nicht irgendeine, eine Anstrengungssache in irgendeiner Form, sondern es ist einfach das, dass du dich ausstreckst zu Gott, dass du einfach sagst, Herr, hier bin ich, ich glaube dir, ich strecke mich aus und ich erwarte, dass du mich siehst. Und er tut es, weißt du, er reagiert auf die Bewegung deines Herzens. Amen. Sag mal zu irgendjemandem in deiner Nähe, er reagiert auf die Bewegung deines Herzens. Das heißt, mit anderen Worten, das alles Entscheidende heute Morgen ist letztendlich, was bewegt sich in deinem Herzen, verstehst du? Und deswegen ist das Wichtigste einfach auch zum Anfang, dass du dich wirklich locker machst, ja? Dass du dich frei machst, dass du jetzt nicht so da sitzt und sagst, oh, wann kommt die Heilung zu mir, wann erscheint der Herr oder irgend sowas. Weißt? Vor lauter Verkrampfung wirst du gar nichts wahrnehmen. Aber wenn du dich entspannst und einfach sagst, Herr, ich strecke mich aus nach dir, also dann sieht er die Haltung deines Herzens. Und er sagt es ja in seinem Wort, kommt zu Gott und er wird euch entgegenkommen. Er kommt dir entgegen. Halleluja, das ist das Gute. Er kommt dir heute Morgen entgegen. Eieieiei. Sag mal nochmal zu jemandem in deiner Nähe, er kommt dir entgegen. Also musst dir keinen Stress machen, musst auch keine Angst haben, dass du ihn verpasst. Weil er verpasst dich sicher nicht, er weiß, wo du sitzt, er weiß, wo du bist, auch die Livestreamer, er weiß, wo du bist, also die sind noch gar nicht dabei, kommen noch, aber egal, er weiß, wo sie sitzen und er ruft sie schon jetzt an den Computer. Halleluja. Verstehst du? Und er kommt dir entgegen, da wo du bist. Und unser Ausstrecken findet seinen Ausdruck auch im Lobpreis, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn loben, wenn wir ihn preisen, dann ist es ein Ausdruck unseres Ausstreckens. Es ist ein Ausdruck unserer Herzen. Es ist nicht ein Musikprogramm, sondern es ist ein Ausstrecken unserer Herzen zu Gott. Das ist das, was Jesus sagt, wer den Vater anbetet, der muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, in der Wahrheit des Herzens, ja, in dieser Ausrichtung auf ihn, im Geist, das heißt eben nicht im Verstand, nicht in irgendwas Mentalem, sondern mit dem Herzen, ja, betest du ihn an, gehst du da hinein, streckst dich aus zu ihm, du kommst ihm entgegen und er kommt dir entgegen. Amen. Seid ihr da dabei heute Morgen? Okay, come on. Dann lasst uns aufstehen zusammen und lasst uns in diesen Lobpreis reingehen. Valerie leitet uns heute Morgen mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Ja, geh hinein einfach in diesen Flow und lass dich einfach vom Heiligen Geist hörnehmen in Jesu Namen. Amen. There's a sound of revival.

ich habe den Eindruck, Gott sagt einfach, er möchte so gerne geben. Er sieht jeden, ja? Er möchte jedem begegnen. Und es ist wie, wenn man ein Kind ist und dann an einem reich gedeckten Tisch ist. Dort ist man zu Hause. Man braucht sich einfach nur bedienen. Es können neue Speisen sein, die man noch nicht kennt. Aber es ist total einfach, sich zu bedienen, ja? Zu empfangen. Es kann auch mal Widerstand kommen. Und das ist so, es ist wichtig, dass wir uns einfach nicht abhalten lassen, nicht rausbringen lassen von Widerstand, weil sonst ist es so, wie wenn wir einfach von dieser Tafel aufstehen und weggehen. Und zum Beispiel, wenn gesagt wird, wir sollen bestimmte Dinge tun, die wir vorher noch nicht getan haben, dann können wir im Vertrauen auf den Vater, dass der möchte, dass wir diese kostbare Speise essen, einfach das tun. Und unser Geist weiß es auch. Und es ist auch wichtig, auch zu sprechen, ja, weil in dem Moment, wenn wir so handeln und auch wenn wir sprechen in Übereinstimmung, wenn wir dem zustimmen, was Gott sagt, ja, durch den Geist hier heute, ja, wenn wir dem zustimmen, dann ist es so, dass wir Widerstand, dass wir feststehen gegen diese Ströme unserer seelischen Empfindungen, unserer körperlichen Empfindungen, wir stehen fest. Und diese seelischen und körperlichen Empfindungen können uns nicht mitreißen, weil wir stehen fest in seiner Kraft. Wir stimmen mit ihm überein. Wir stimmen mit unserem Geist überein, mit dem, was gesagt wird. Und das ist pur Gott. Es ist pur seine Liebe. Und jeder kann empfangen. Und es ist auch wichtig, in dem zu bleiben. Ja? Weiter in dem zu bleiben, dass uns nichts geraubt wird. Weil Gott möchte, dass wir ständig an diesem reich gedeckten Tisch sind. Ja? Also bleib darin, stimm mit Gott voll überein und lass dich nicht von irgendwelchen dummen Gedanken oder Widerständen, lass dich nicht abhalten. Bleib an diesem reich gedeckten Tisch, bleib beim Vater. More than anything else, I want you. In your glory. Lass es uns nochmal singen in auf Deutsch. In deiner Gegenwart stehen wir. Sing mit, stimm mit ein, seine Gegenwart ist hier. Seine manifeste Gegenwart erfüllt den Raum und auch dein Wohnzimmer oder dein Schlafzimmer, wo auch immer du bist. Stimm mit ein. Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, wir danken dir, Herr, für die Heerscharen von Engeln, Herr, die heute Morgen ausgegangen sind. Schon vor uns her, bevor wir überhaupt in diesen Raum gekommen sind, danke ich dir, Vater, dass du bereits Heerscharen vom Himmel her abkommandiert hast, sozusagen, um hier Dinge vorzubereiten heute Morgen, Herr, um deine Wunder vorzubereiten, Herr, die du für deine Kinder vorbereitet hast, Herr. Halleluja. Und wir sagen heute Morgen mit Psalm 21, Vers 14, wir sagen, Herr, erhebe dich in deiner Kraft. Streck deine Hände aus. In deiner Kraft, erhebe dich in deiner Kraft, erhebe dich, Herr. In deiner Kraft, erhebe dich, Herr. In deiner Kraft, erhebe dich, Herr. In deiner Kraft, wir erheben dich, Herr. Sing ihm, erhebe dich, Herr. Erhoben über uns heute Morgen. Du hast dich erhoben in deiner Kraft. Jetzt rufst du uns zu, Herr. Komm mit mir fort. Hohes Lied 2. Komm mit mir fort. Ich bin gekommen, wie du gebeten hast, um dich an mein Herz zu ziehen und dich hinauszuführen. Denn jetzt ist die Zeit gekommen, meine Schöne. Die Jahreszeit hat sich geändert. Die Knechtschaft deines unfruchtbaren Winters ist vorbei. Die Zeit des Versteckens ist vorbei und vergangen. Die Regenfälle haben die Erde getränkt und haben sie mit blühenden Blumen bedeckt. Die Zeit des Singens und des Beschneidens der Reben ist gekommen. Halleluja. Komm, sing einfach weiter. Sing einfach weiter im Geist. Ich höre das Gurren der Tauben in unserem Land und die Luft mit Liedern erfüllen, um dich zu wecken und um dir den Weg zu weisen. Kannst du nicht diesen neuen Tag der Bestimmung unterscheiden, der sich um dich herum ankündigt? Die ersten Anzeichen meiner Absichten und Pläne brechen hervor. Die knospenden Reben des neuen Lebens blühen jetzt überall. Der Duft ihrer Blüten flüstert, es liegt ein Wandel in der Luft. Erhebe dich, meine Liebe. Also Gott hat sich erhoben und jetzt ruft er dir zu und sagt, erhebe dich, meine Liebe, meine schöne Gefährtin, meine Braut. Er spricht zur Braut, er spricht Männer und Frauen an. Und laufe mit mir zu dem höheren Ort. Denn jetzt ist die Zeit, aufzustehen und mit mir zu gehen. Halleluja. Er ruft dich heute Morgen an einen höheren Ort. Er ruft dich an einen höheren Ort der Gemeinschaft mit ihm. Er ruft dich an einen höheren Ort im Geist, einen höheren Ort der Anbetung, einen höheren Ort der Gemeinschaft, einen höheren Ort der Intimität mit ihm. Halleluja, er ruft dich an diesen Ort. Und er sagt, komm weg mit mir, komm weg mit mir, komm, komm mit mir an diesen versteckten Ort des Höchsten. Halleluja. Und ich will dir begegnen. Ich will dir begegnen. Vielleicht war da dieses Gebet auch in deinem Herzen, wo du gesagt hast, in deinem Leben über bestimmte Umständen und Situationen, wo du wirklich so gebetet hast, gesagt hast, Herr, erhebe dich mit deiner Kraft. Herr, wirke du. Vielleicht hast du es mit anderen Worten gesagt, aber im Prinzip ist es das. Du hast gesagt, Herr, tu etwas in meinem Leben. Das ist wie der Psalmist sagt, Herr, erhebe dich in deiner Kraft. Und weißt du, heute Morgen gibt Gott dir Antwort. Er gibt dir Antwort durch sein Wort. Und er gibt dir Antwort durch seine Gegenwart, die hier im Raum ist. Er spricht zu dir. Er spricht zu dir. Er spricht zu dir. Und er kündigt dir den neuen Tag an. Er kündigt dir den Frühling an. Er kündigt dir die frische Luft an, die in deinem Leben bläst. Da, wo bisher, wo Mehltau vielleicht war über deiner Seele, wo Dinge einfach ein Abrieb einfach an deiner Seele war, vielleicht auch einfach durch diese ganzen Corona-Geschichten, die um uns herum schwirren, wo einfach deine Seele belastet war oder bedrückt war oder durch andere Dinge, Umstände, Situationen in deinem Leben, Krankheitssymptome oder was auch immer es gewesen ist, aber wo sich Dinge wie Mehltau auf deine Seele gelegt haben, heute Morgen bläst er durch mit seiner Kraft. Er hat sich erhoben mit seiner Kraft und er bläst da durch. Oh, atme einfach den frischen Frühlingswind ein. Oh, lass es tief in deine geistlichen Lungen hinein. Lass es tief hinein in deine geistlichen Lungen heute Morgen. Atme es tief ein. Er gibt den Müden neue Kraft, den Ohnmächtigen mehrt er die Stärke, heißt es. Er lässt dich aufwärmen wie mit Flügeln des Adlers. Atme diese frische Luft ein. Er bläst durch deine geistlichen Lungen. Oh, Halleluja. Und bei manchen bläst er sogar durch die körperlichen Lungen gerade jetzt durch. Wir hatten es gestern Abend schon, aber ich glaube, dass heute Morgen auch noch ein paar da sind, die gestern Abend nicht da waren oder auch über Livestream zuschauen. Und wenn du Probleme hattest mit deinen Bronchien oder mit deinen Lungen und du konntest nicht richtig tief durchatmen, dann ist es gerade jetzt auch ganz besonders für dich, weil Gott tut auch im Natürlichen das bestätigen, was er im Geist tut. Er möchte unsere Lungen neu füllen mit frischer Heiliggeistluft, mit frischer Himmelsluft, mit frischer Frühlingsluft. Atme einfach tief durch. Atme einfach tief durch, gerade auch dann, wenn du vielleicht Probleme hattest mit deiner Lunge. Atme einfach tief durch, gerade jetzt in Jesu Namen. Oh, da ist seine heilende, seine freimachende, seine freisetzende Kraft. Halleluja. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich mache alles neu. Oh ja. Ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Ich mach alles neu. Ich mach alles neu. Ich mach alles neu. Ich mach alles neu. Ich schau nicht zurück. Ich mach alles neu. Ich mach alles neu. Ja. Ich mach alles neu. Ja, und ich sehe auch im Geist, wie er im Geist deine Augen öffnet. Dass du sehen kannst, wie es da heißt im Hohen Lied, kannst du nicht diesen neuen Tag der Bestimmung unterscheiden, der sich um dich herum ankündigt. Das heißt, wir brauchen geöffnete Augen des Herzens, um das zu sehen, was Gott jetzt in dieser Zeit im Begriff ist zu tun, in deinem Leben, in meinem Leben, in unser aller Leben. Und heute Morgen öffnet er deine Augen. Er gibt dir wirklich diese Augensalbe im Geist, dass du sehen kannst. Ja, vielleicht warst du bisher wirklich noch voll im Wintermodus, einfach geistlich gesprochen, so nach dem Motto, ja, all diese Probleme um mich herum und so weiter. Und du hast dich wie vielleicht eingeigelt. Aber heute Morgen einfach ist da dieser Frühlingswind des Geistes, der in deinem Leben weht. Und er kommt einfach und salbt deine Augen auch neu, wirklich mit diesem Balsam, mit dieser Heilungssalbe, um deine Augen zu öffnen, die Augen deines Herzens. Aber ich sage dir, auch deine natürlichen Augen. Halleluja. Wir hatten es auch gestern Abend schon, aber ich glaube auch heute Morgen nochmal einfach da, wo du vielleicht Probleme hast in irgendeiner Form mit deinen Augen, gerade jetzt öffnet er auch deine natürlichen Augen, auch über Livestream oder hier. Vielleicht hast du Schleier gehabt, vielleicht hast du irgendwie eingeschränkt in deiner Sehfähigkeit. Nimm das für dich. Aber wenn du keine Probleme mit den Augen hattest, weißt du, dann nimm es für deine geistlichen Augen. Leg einfach mal deine Hände auf deine Augen und sag, danke Herr, dass du meine Augen salbst. Die Augen meines Herzens, wie meine natürlichen Augen. Dass du sie salbst, sodass ich erkennen kann, was du tust in meinem Leben. Dass ich diesen neuen Tag der Bestimmung erkennen kann. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Weißt du, er wirkt Neues. Jetzt sprost es auf, heißt im Jesaja. Erkennst du es nicht? Da ist ein neuer Tag. Da ist ein neuer Tag in deinem Leben. Und Gott ruft dich. Er ruft dich, so wie er diese Braut im hohen Lied ruft. Und wie er sagt, werde sichtbar. Komm hervor aus den Schlupfwinkeln des Felsens. Vielleicht warst du bisher im Schlupfwinkel des Livestreams versteckt und man hat dich nicht gesehen. Hier vor Ort, dann ruft er dich heraus. Vielleicht ist aber einfach auch nur eine innere Sache. Vielleicht ist eine innere Sache in deinem Herzen, wo du einfach bisher zurückhaltend warst oder vielleicht schüchtern warst oder dich nicht getraut hast, Schritte zu gehen und vorwärts zu gehen, einfach in Richtung deiner Bestimmung. Gott sagt dir heute Morgen, erkenne den Tag deiner Bestimmung. Jetzt ist nicht die Zeit, passiv in der Ecke zu sitzen, sondern jetzt ist diese Zeit, erste Schritte zu gehen, vorwärts zu gehen, hinein in deine Bestimmung zu gehen. Er ruft dich hinein in deine Bestimmung, was auch immer deine konkrete Berufung oder konkrete Bestimmung ist, aber er ruft dich, Schritte zu gehen, aktiv Schritte zu gehen da hinein. Er ruft dich hinein in den Lobpreis vielleicht. Vielleicht, weil du ein Instrument spielst oder weil du im Gesang gesalbt bist von Gott. Er ruft dich hinein. Werde sichtbar im Lobpreis. Werde sichtbar. Werde sichtbar. Er ruft dich hinein. Vielleicht hast du andere Gaben. Vielleicht hast du Gaben, um mit Kindern umzugehen oder mit Jugendlichen. Er ruft dich hinein in deine Bestimmung. Vielleicht bist du berufen, einfach im Hilfedienst einmal das Werk Gottes zu unterstützen, ob das jetzt Ordnerdienst oder Kaffeedienst oder was auch immer oder Bürodienst oder sonst etwas ist. Aber er ruft dich hinein. Weißt du, er ruft dich. Du weißt es selber genau, was die Punkte sind in deinem Leben. Ich spüre das so. Bei einigen ist es so, wirklich. Du weißt eigentlich schon lang, wozu du bestimmt bist. Du weißt schon lang, wozu du berufen bist, aber bisher hast du irgendwie immer noch so zurückgehalten und du hast dich einfach so in diesem Modus gehalten oder gesagt, naja, warten wir mal ab und bist verborgen geblieben. Aber weißt du, das ist jetzt nicht mehr die Zeit, sondern da weht ein neuer, frischer Wind des Geistes in deinem Leben. Jetzt ist die Zeit, sichtbar zu werden, hervorzukommen, deinen Platz einzunehmen, was immer das bei dir konkret bedeutet. Halleluja, Halleluja. Zu wie viel von euch spricht dieses Wort heute Morgen? Ich möchte einfach nur mal sehen. Zu wie viel von euch spricht dieses Wort heute Morgen? Ja, das ist eher die Mehrheit. Halleluja, okay, dann bist du richtig hier. Und dann sind wir offensichtlich auf dem, was der Heilige Geist jetzt tun will. Halt deine Hand ausgestreckt. Ich möchte einfach ganz kurz für dich beten. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, wie du am Anfang des Gottesdienstes schon gesagt hast, wenn wir dir einen kleinen Schritt entgegenkommen, Herr, dann kommst du uns drei Schritte entgegen. Und Herr, du rufst deine Braut in dieser Zeit, du rufst sie heraus aus Lockdown, Passivität und was auch immer, Herr, Ängstlichkeit. Und du rufst sie hinein, wirklich ihren Stand einzunehmen, Herr. Du rufst deine Gemeinde hinein, ihren Stand einzunehmen. Du rufst deine Söhne und Töchter offenbart zu werden in dieser Zeit. Und Vater, im Namen Jesu Christi, über jedem Einzelnen, der jetzt seine Hand gehoben hat, Herr, breche ich jede Macht der Einschüchterung. Ich breche jede Macht der Angst und der Unsicherheit und der Zurückhaltung, auch der Lüge, oh, jetzt ist noch nicht deine Zeit, es ist noch nicht so weit. Ich sage dir, wenn nicht jetzt, wann dann? In Jesu Namen. Und ich breche diese Macht über dir, die dich zurückgehalten hat, und ich setze jetzt ganz neu in dir frei diesen Geist der Kühnheit, diesen Geist des Feuers, diesen Geist der Entschiedenheit, voranzugehen und deinen Platz einzunehmen, auch über Livestream übrigens, in Jesu Namen deinen Platz einzunehmen, da wo du bist. Vielleicht bist du weit weg von hier, aber ich sage dir, auch da kannst du deinen Platz einnehmen. Du kannst ein Glory House gründen zum Beispiel. Du kannst die Glory Live Schule online machen und sie mit anderen anschauen vor Ort oder was auch immer. Vor Ort, wenn du in der Gemeinde bist, vor Ort dort deinen Stand einnehmen, dort deinen Platz einnehmen. Einfach sichtbar werden. Gott einfach dich zur Verfügung stellen und sagen, hier bin ich, Herr, gebrauche mich. Jetzt ist die Zeit. Und im Namen Jesus setze ich dich frei, all das zu sein, was du aus der Sicht Gottes immer warst. In Jesu Namen. Weißt du, aus der Sicht Gottes warst du es schon immer. Du bist vielleicht noch nicht voll hineingestiegen. Du bist vielleicht noch nicht voll sichtbar geworden. Aber ich sage dir, aus der Sicht Gottes bist du es schon. Du musst nur hineinsteigen. Im Epheser 2,10 heißt es, die Werke sind vorbereitet, damit wir nur in ihnen wandeln brauchen. Also geh einen ersten Schritt. Mach mal heute Morgen noch eins, einfach im prophetischen Akt. Geh einfach mal einen Schritt im Glauben. Einfach einen Schritt nach vorne. Mach einfach einen Schritt nach vorne. Wenn wir alle einen Schritt nach vorne machen, haben wir immer noch schön den Abstand. Aber du hast im Glauben gesagt, jawohl, Halleluja, ich gehe hinein in meine Bestimmung. Amen? Sagst du da Amen? Halleluja, danke Jesus, geben wir ihm die Ehre, Halleluja. Danke Jesus, oh danke Jesus, wir lieben dich. Oh, wir lieben dich. Halleluja, Halleluja. Und jetzt sagt zu irgendjemand in deiner Nähe, jetzt ist deine Zeit. Und dann dreh dich um noch zu jemand anders und sag, wenn nicht jetzt, wann dann? Amen, Amen, Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Herzlich willkommen auch nochmal all denen, die über Livestream jetzt zugeschaltet sind. Schön, dass ihr dabei seid heute Morgen. Ich möchte gar nicht mehr viele Worte machen, sondern wir wollen heute Morgen weiter wirklich von dieser mächtigen Heilungspower ziehen, die sich gestern Abend schon freigesetzt hat. Ich habe Anfang des Gottesdienstes habe ich schon einige Zeugnisse vorgelesen, auch die über Livestream gekommen sind oder die nach dem Abend schon reingekommen sind. Also erwarten wir heute Morgen, dass Gott nochmal einen draufsetzt. Amen. Es heißt immer, er hat das Beste bis zum Schluss vorbereitet oder aufbewahrt. Also, bist du bereit, das Beste zu empfangen? Halleluja. Dann lass uns heute Morgen nochmal ganz, ganz herzlich begrüßen in unserer Mitte. Pastor Andreas Herrmann aus Wiesbaden, den Gott gesetzt und gesalbt hat, auch in diesen Dienst uns zuzurüsten. Und wir wollen einfach wirklich die Heilungssalbung Gottes ziehen, auch aus ihm herausziehen, was er trägt. Und wir sind dankbar, dass er hier ist und ehren den Herrn dafür. Halleluja. So wunderbar. Halleluja. Preist den Herrn. Oh, es ist so schön. 1, 2, 3. Hallo. Ja, da sind wir. Hey, es ist so schön, euch heute Morgen wiederzusehen und neue Gesichter und auch im Livestream. Ich sag euch was, wer morgens zerknittert in den Spiegel schaut, soll wissen, der Tag mit Jesus bringt viele Entfaltungsmöglichkeiten, okay? Und ich möchte einfach anknüpfen an dem, was Georg, was du eben gesagt hast, weil das Thema mit dem Frühling, da ist etwas in der Luft, das kann ich einfach, das war elektrisierend, da war Strom drauf. Lass mich mal Folgendes sagen, steigen wir nochmal gerade ein an die Salbung, wo wir eben drin waren. Vor vielen Jahren bin ich über eine Wiese gelaufen, habe mich vorbereitet für einen Heilungsgottesdienst und ich bete zu Gott und ich stelle die Frage, ich sage, warum erleben die Leute in Deutschland weniger wie woanders und so weiter. Und dann sagt er, dann bekam ich plötzlich eine Vision. Ich sah eine riesengroße Taube und von der Taube fielen Federn auf den Boden. Und ich sah Menschengruppen, die diese Federn einsammelten. Und die Federn hatten 3 Meter Länge, waren richtig groß. Ja. Sie sammelten sie ein und ich sah eine Gruppe, wie sie die eine Feder nahmen und in die Mitte ihres Saales installiert haben. Und dann sind sie fröhlich, tanzten mit dem Tambourin drumherum gehüpft. Und ich habe mir gedacht, das könnte diese Gemeinde sein, okay? Und dann habe ich andere gesehen, die nahmen die Feder und die haben so eine große Glasvitrine drumherum gebaut und sich ehrfurchtsvoll vor der Feder verneigt. Und ich wusste sofort, das sind unsere katholischen Geschwister, okay? Und dann gab es eine dritte Gruppe, sie nahmen die Feder und fächerten sich gegenseitig Wind zu. Und das verstehen jetzt nicht alle, was ich jetzt sage, aber die waren in Toronto oder hatten damit Erfahrung. Die haben mit der Feder gespielt. Und plötzlich vor mir, ungefähr 1,5 Meter vor mir, bam, flattert eine Taube hoch. Und es war irgendwie, Gott hatte so klar geredet. Und er sagte, Andreas, du hast mir eine Frage gestellt, warum die Leute nicht so viel sehen. Und er sagt, weil sie eine Beziehung zur Feder aufbauen, aber nicht zur Taube. Weil sie einen Schluck Wasser nehmen, aber nicht die Quelle. Weil sie die Heilung suchen, aber nicht den Heiler. Weil sie den Frieden suchen, aber nicht den Friedefürst. Und ihr Lieben, das ist so immens wichtig, dass wir heute Morgen, ist wichtiger wie irgendetwas, dass wir uns einlassen auf den Heiligen Geist und von ihm her empfangen. Und ich werde gleich beten, also Leute wollen eine Feder haben heute Morgen. Ich sage dir, du kannst viel mehr kriegen. Deine innere Kapazität bestimmt, wie viel du kriegst. Wenn wir denken an Elia und an Elisa. Wenn wir denken, oder Elia und die Witwe in Zarpat, ja, sagte der Elia, sammel alle Gefäße ein, die du hast. Und ich sag mal, wenn wir einen Fingerhut bringen, füllt Gott den Fingerhut. Wenn du deine Badewanne bringst, füllt er die Badewanne. Was bringst du ihm an Kapazität heute Morgen, okay? Das ist die Frage. Und ich möchte euch nochmal bitten, aufzustehen. Wir bleiben einfach im Fluss. Und sei jetzt einfach auf Empfang. Natürlich werden Federn verteilt heute. Aber viel wichtiger wie die Feder ist die Taube. Und die Taube, weißt du, als Noah sie aus der Arche fliegen ließ, sie landete auf Propheten, sie landete auf Königen, sie landet in der Gegenwart, sie landete bei Jesus, als er im Jordan stand, und sie landet auch jetzt bei dir. Und schließ einfach nochmal die Augen und halt die Hände auf, weil Gott will etwas Neues geben für einen neuen geistlichen Frühling. Ganz unabhängig von dem, was in der Welt passiert, werden wir gehen von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von innerer Sicherheit zu größerer inneren Sicherheit, um das hineinzugeben in eine instabile Welt, die aus allen Nähten blutet. Vater im Himmel, ich danke dir für deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, danke für deine wunderbare Präsenz. Und ich lade dich ein, dass du nochmal kommst und erfüllst und erfrischst mit deiner Gegenwart. Komm mit deiner Power. Übergieß uns heute Morgen mit frischem Öl. In Jesu Namen, frisches Öl vom Thron Gottes. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Herr. Da ist etwas unterwegs, da ist etwas unterwegs, da ist eine neue Zurüstung für einen neuen Frühling. Das ist genau das richtige Stichwort. Und ich sage dir was, die Knospen reden von dem Großen, was kommen wird, von dem heißen Sommer, von der großen Ernte, die unterwegs ist. Und das muss ich einfach betonen, mitten in den Erschütterungen parallel entsteht eine Ernte. Mitten durch die Verunsicherung baut Gott eine Ernte auf. Menschen mit einem Hunger, Menschen, die Gott suchen, Menschen, die wirklich offen sind. Und jetzt braucht es, dass wir freigeschaltet werden, auf diese Menschen zuzugehen. Halleluja. Weißt du was? Du kannst ja einfach mal symbolisch die Hand deines Nachbarn in die Hand, an die Hand nehmen. Wenn du das geht doch, oder? Geht das nicht? Weiß es nicht, Corona, ach, man kann auch ein paar Gesetze brechen. Wenn dein Ehepartner neben dir steht, nimm seine Hand. Und weißt du, ich will euch was sagen. Ich will euch was sagen, heb das mal hoch. Weil zusammen, wenn es zusammengeknüpft wäre, ist das ein riesiges Netz. Amen. Ein riesiges Netz. Und ich prophezeie, es wird eine Ernte geben. Eine Ernte, und das wird flächendeckend sein. Und die Erschütterungen werden kommen, aber du wirst unerschüttert bleiben. Weil du mit dem zusammen bist. Weißt du, der sagt in seinem Wort, alles wird erschüttert, was erschüttert werden kann, damit das Unerschütterliche bleibt. Und was unerschütterlich ist, ist deine Beziehung zu ihm. Und Vater, so haben wir ein Netz hier, was wir hier hochhalten. Und so bitte ich dich für diese Ernte, für eine Seelenernte, dass sie kommt in dieses Netz, Herr. Vater, wir heben dieses Netz im Glauben für mehr, im Glauben für eine Erweckung. Wir sagen, du hast Deutschland nicht vergessen. Und wir wissen, dein Reich wird wachsen. Und ich spreche Expansion aus. Ich spreche über diese Gemeinde Multiplikation aus, über dem ganzen Netzwerk auch. Multiplikation. Ich spreche, dein Reich komme jetzt in Form von vielen Menschen, die aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Osten und aus dem Westen kommen. Amen. Und ich weiß, jetzt werden die Arme müde. Ihr könnt sie runternehmen. Bleibt noch stehen ein bisschen. Bleibt noch stehen, Moment. Wir sind nicht fertig. Gott wird befähigen. Gott wird erquicken. Kannst du mal zwei Jungs haben, die flexibel sind, geschmeidig und ja. Okay, super. Können auch drei sein. Ja. Ah, komm her. Kommst du mal hier nach vorne, hier hin? Und du auch? Noch? Ja, komm vor. Du arbeitest hier mit, du bist aktiv in der Gemeinde, ne? Richtig, voll aktiv, eine Beterin und alles drum und Doria. Stellt euch mal zusammen. Stell dich nebeneinander. Und komm noch einen Schritt näher. Hier schön, noch einen Schritt näher. Noch einen Schritt näher. Und jetzt einfach auf Empfang. Vater, komm mit frischem Öl, frischem Segen in dem Namen Jesu. Feuer vom Thron Gottes, Power. Frische, Erquickung, Stärkung. Im Heiligen Geist da ist es. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Liebe. Danke für deine Liebe. Und Vater, ich spreche gleichzeitig aus, dass die Herrlichkeit Gottes, die von oben runterdrückt, danke für deine Herrlichkeit. Das passiert auch überall bei euch. Vater, danke für deine Herrlichkeit. Danke für deine Power. Danke für deinen Segen. Danke für Zeiten der Erfrischung, nicht nur hier im Raum, sondern wenn du persönlich zu Hause bist, an deinem eigenen Altar und Gott zu dir reden wird und Gott neue Berufung aussprechen wird. Vater, wir danken dir. Wir preisen dich. Kannst du mal hintergehen zu der Dame in Blau? Ja, halt, da. Genau, nee, dahinter. Ja, sie. Stell's einfach in Gang. Einfach in Gang. Fülle in dem Namen Jesu. Fülle, überfließen. Fülle. Danke, Jesus. Aber nicht den Kopf runtersausen lassen. Dann müssen wir gegen Komotio Erschütterung beten. Geh mal in die Reihe, wo du bist, die Dame da. Nee, die, genau, hol sie raus. Stell sie in Gang, ganz ökonomisch, wir nutzen die Gangfläche. Fülle, in Jesu Namen, Fülle, frisches Öl von deinem Thron, Fülle vom Thron Gottes in dem Namen Jesu. Power, Frische, Erquickung, in Jesu Namen. Danke, Herr Vater, danke für neues Öl. Neues Öl. Und daneben steht der Ehemann, stimmt's? Man muss kein Prophet sein, um das zu wissen. Ja, ey, der Ehemann soll ja nicht leer ausgehen. Komm einfach noch mal ein paar Schritte vor. Ja. Vater, erfüll ihn mit frischem Öl, Power vom Thron Gottes. Ich segne dich, auszubrechen und durchzubrechen in einer neuen Kühnheit. Menschen zu erreichen. Und ich sage euch was, wir kommen in eine Zeit rein, wo ich sage, dass wo mir vor einiger Zeit Gott gesagt hat, es wird nochmal anders werden, wenn diese Ernte kommt, und sie wird kommen. Sie wird kommen in absehbarer Zeit mit den Erschütterungen. Wenn diese Ernte kommt, dann werden wir merken, dass es einen Shift geben wird. Die Zeit des Angelns, wo wir einmal so rausangeln, wird übergehen in eine Zeit des Netzewerfens. Einzelne werfen ein ganzes Netz aus. Das kann medial sein, das hat ja schon angefangen. Aber Gott wird Connections geben und plötzlich werden ganze Stränge von Leuten hinter einer Person sein und du ziehst sie rein. Aber es muss einen Shift hier oben geben. eine neue Kapazität. Jemand, der glaubt, es ist soweit. Ich fange an. Ich gehe raus. Ich spreche an. Ich möchte, dass ihr gnadenlos enthemmt seid. Furchtlos seid, okay? Furchtlos. Furchtlos. Und weißt du, als die Jünger erschüttert waren im Obergemach und innerlich gezittert haben, ja, haben sie gebetet und dann kam der Heilige Geist. Und wenn du voll Heiligen Geistes bist, wirst du kühn. Und ja, denen geht's ganz gut jetzt da unten. Verstehst du, ich bete jetzt. Komm, kommst du nochmal? Läufst mal hinter zu der Dame da. Weiter hinter. Diese Fröhlichen im blauen Hemd, ja. Durch die Maske erkennt man doch die Freude schon, ja. Hey, Vater, gib ihr Kühnheit, Power vom Thron Gottes, in Jesu Namen. Jetzt gehst du einfach noch einen Schritt weiter und schnappst die nächste Person. Nee, die Lady in Black. Genau. Vater, ich spreche deine Kühnheit aus über ihr. Empfang neue Kühnheit in dem Namen Jesu Christi für den Dienst, für Menschen, die durchbrechen ins Reich Gottes, in dem Namen Jesu. Ich danke dir für deine Power. Ich danke dir für dein Feuer, Vater, in ihrem Leben. Ich danke dir für das, was du tun wirst. Halleluja. Hey Leute, stellt euch schon mal um im Kopf. Wir werden die Hölle plündern, okay? Wir werden die Hölle plündern. Und wir werden den Himmel bevölkern. Wir werden den Himmel bevölkern. Vater, wir danken dir für dein Feuer. Oh. Das ist so schön hier bei euch. Vater, gib ihnen noch mehr. Gib ihnen noch mehr Enthemmtheit. Gib ihnen noch mehr Kühnheit. Gib ihnen noch mehr Feuer. Gib ihnen noch mehr diesen Geist des Eroberns, des Landeinnehmens. Vater, das, was Josua hatte, das, was Mose hatte. Weil sie wussten, wir haben einen Auftrag. Wir sind nicht hier, um Versammlung abzufeiern. Wir sind hier, um Land einzunehmen. Wow. Und ich sage euch, da ist großes Land. Wenn diese Kühnheit zündet, einfach, das ist jetzt schon die Übung für die nächste Stufe, und dann ein Flächenbrand geschieht, wir werden so viele Menschen sehen, die zum Glauben kommen. Mach deine Augen auf. Die Knospen sind da und die reden schon von heißen Tagen. Du kannst schon die Knospen angucken. Ist wirklich so. Entdecke, was Gott vorhat. In Jesu Namen. Okay, ich bin gebeten worden, noch ein bisschen zu... pass auf, noch einer der Mitarbeiter. Geh nochmal hinter. Na, weiß gar nicht mal wen. Hey, nimm einfach die Frau hier mit dem Bunten, die noch steht. Hier, ne, hatten wir die schon? Da waren wir schon, oder? Nein, dann nimm sie einfach. Hol sie vor. Wupp, da geht's schon los. Die Fülle, die Kühnheit, Power, Power, Power, Power. Die Kraft ist so sehr gut gemacht mit dem Kopf jetzt eben. Das war gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Halleluja. Ihr habt es jetzt nicht gesehen oben, aber yeah, Gott ist so gut. Danke für deine Liebe. Danke für deine Kraft. Danke für neue Kühnheit. Wow. Ja, lass den Heiligen Geist ein bisschen arbeiten, ein bisschen Freude schenken dem einen oder anderen. Und wenn du so richtig depressiv bist, stell dich neben so eine Person, die lacht, da springt über. Es hat was Beglückendes. Heiliger Geist, komm stärker, setz sie frei mit Freude. Was ist die Freude? Die lacht über den Feind, die lacht einfach. Weil Gott ein Gott des Sieges ist, okay? Halleluja. Danke, Jesus. Nimm mal einen tiefen Atemzug in seiner Gegenwart. Er ist bei dir. Er lebt in dir. Seine Hand ist auf dir. Und du bist gesendet in diese Welt. Mit einem neuen Auftrag, den du heute Morgen empfängst. Und er lautet, ich bin gnadenlos enthemmt worden. Ich habe mich vollkommen freischalten lassen von meiner Angst. und ich werde zielstrebig auf Menschen zugehen, die ihn noch nicht kennen, in meinem Lebensumfeld. Seid ihr dabei? Ja. Ich bin ja auch gebeten worden, noch zu predigen, also setzt euch lieber mal schnell hin. Wir steigen mal ein bisschen ein, thematisch. Beim Heilungsthema. Etwas, was Glauben baut, ist ja immer, wenn man ein bisschen etwas sieht. Und ich danke dir, du kannst deine gesalbten Finger entspannt vom Keyboard nehmen. Gib dir mal einen Applaus, einen richtigen hier. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ich habe ja erzählt, es gibt für Gott kein Hindernis. Mitten in dieser Zeit der Pandemie, habe ich gestern erzählt, öffnet der Herr ein Fenster und du predigst in einen leeren Saal und du sprichst ein Gebet und in Pakistan werden Leute geheilt. Das ist einfach verrückt, ja. Und ich möchte euch ein paar Zeugnisse noch zeigen, weil das baut den Glauben nachher. Und wenn wir nachher beten, kommt Glaube und Gegenwart Gottes zusammen und Menschen werden einfach geheilt auf ihren Plätzen. Okay, lass uns einfach noch mal ein paar Sequenzen sehen. Preach to an empty room and you pray a prayer. And in Pakistan, people are healed. And I want to show you some testimonies because this builds faith. And if you pray afterwards, this is the gleiche wie gestern. Wir haben noch einen anderen Streifen da gehabt. Ja. I was not walking since last 10 years. And Move Church blessed me with this bicycle 1 year before. And I was watching, Pastor Indriyas was sharing the love of God on the TV. And Pastor Indriyas was saying, whenever you need a healing in your body, put your hand on that. Sarji, main apne tang te hath rakh ke apna sache dil nal khudaman nu yaad karke te apna dawa hoyi mere te sarji main foran bilkul theek ho gaya sa hun main sarji chal sakna bilkul mainu koi problem nahi. Hallelujah. Hallelujah sarji mainu koi problem nahi sarji main cycle hun jehdi And all glory to Lord Jesus Christ, Pastor Indriyas prayed for me, and by the grace of God, I was raised on the bicycle, and you can see now he can walk it, and he's going to bless this cycle to somebody else, so he's free with everything. Hallelujah. What an excited movement I just want to share with the Move Church through the Pastor Indriyas. When he was preaching on the cable TV, this was the boy who did not hear, who cannot speak, but praise to God through the word of God, through your message, God healed him. And today I'm going to let you know that he will speak. But 10 years he cannot speak, he cannot hear, but the word of God touched him, healed him. So today he can speak and he can also hear the word of God. Bhai, aapko in Pastor Indriyas, bolo Indriyas. Indriyas. Indriyas. Indriyas. Jesus. Jesus. Hallelujah. You can see that. He can hear, he can speak. What a great honor that Pastor Indriyas, God is using you for the glory of God. Not in Germany, not in the Europe side, but all over the world. God bless you abundantly, dear brother. Bye-bye. Greetings to you. My name is Shahzad Masih. I was born blind. I can't see since I was born. And I was watching a TV, Pastor Andreas was praying, praise to the Lord, and I can see now. Padri, you can see now? Hallelujah. You can see, he can see now. Hallelujah. Hallelujah. Sramji Bhai. Greetings to you. Mera naam Yusuf Masih. My name is Yusuf Masih. Main 2 saal to Moran Dard ko Mandi na pya samjhi. I was laid down on the bed last 2 years. I was having the problem in my spinal cord. Main Patri Indra Sahab ka kalam suna TV pe. And I was watching Pastor Andreas was preaching on a TV. And by the grace of God, while he was preaching and he was praying, I was laying on the bed and instantly God healed me and today I'm giving my testimony. And now he can move by the grace of God. Hallelujah. Hallelujah. Okay, das war's wohl. Ja. So, okay, ich gucke mal auf die Uhr, oh, wir haben noch Zeit. Okay, was ist eigentlich ein Wunder? Ein Wunder ist etwas, worüber man sich wundert, stimmt's? Etwas, was nicht alle Nase lang passiert. Und ich kann sagen, im Leben von Jesus war ja so vieles ein Wunder. Seine Geburt, seine Wunder, die er vollbracht hat, sein Tod, die Auferstehung, vieles, vieles mehr. Das Christentum wäre nicht powerful, wenn nicht im Zentrum die Auferstehung und das Leben stehen würde. Okay, es wäre eine weitere Religion. Aber ich bin so froh, Jesus ist heute derselbe Wunderwirker wie damals. Wisst ihr, vieles verändert sich. Die Gesellschaft verändert sich zurzeit. Menschen verändern sich. Religion verändert sich auch. Tradition verändert sich. Alles verändert sich. Aber er ist und bleibt derselbe. Im Hebräerbrief heißt es, dass er derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Und das heißt, wenn er gestern angetrieben war von Barmherzigkeit, dann ist er es heute auch. Soll ich dir was sagen? Es war Barmherzigkeit, die dafür gesorgt hat, dass er sich entäußert hat und die Gestalt eines Menschen angenommen hat. Es war seine Barmherzigkeit, dass er die staubigen Straßen Palästinas gelaufen ist und blinde Augen geöffnet hat. Es war Barmherzigkeit, dass er, was hat er gemacht? 5000 Menschen gespeist mit ein paar Broten und ein paar Fischen. Es war Barmherzigkeit, dass als auf dieser Hochzeitsparty der Wein ausgegangen ist, dass er Wasser in Wein verwandelt hat. Es war Barmherzigkeit, dass er im Garten Gethsemane Blut und Wasser geschwitzt hat, damit wir errettet werden. Ach, es war auch Barmherzigkeit, als er am Kreuz hing und zu dem Mann nebendran sagte, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es ist Barmherzigkeit, dass er uns nicht als Waisenknaben zurückgelassen hat, sondern uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Und die gleiche Kraft, die ihm zur Verfügung stand, die steht uns zur Verfügung. Und er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Die gleiche Liebe, die er hatte, hat er heute immer noch. Kannst du das glauben? Hat er damals Menschen befreit, wird er heute wieder Menschen befreien. Hat er damals Wunder vollbracht, wird er es wieder tun. Seine wunderwirkende Kraft hat sich nicht verändert. Es ist so faszinierend. Es heißt, er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Matthäus 24, 35, ja. Es wird, meine Worte werden bleiben. Oder er sagt, Gott sagt, Mose sagt zu Gott, Gott, was soll ich dem Pharao sagen, wer mich gesandt hat? Und Gott sagt, sag ihn doch einfach, der ich bin, hat dich gesandt. Warum ich bin, der ich bin? Weil ich bin, was immer du brauchst, dass ich es für dich bin, Mose. Wenn du ein 2 Millionen Volk, was so störrisch ist, durch die Wüste führt, ich bin, was immer du brauchst, dass ich für dich bin. Wenn es heiß ist, bin ich die Wolkensäule über euch. Wenn es kalt ist, bin ich die Feuersäule, die euch wärmt. Wenn das Meer vor euch ist, ich bin die Schleuse. Hey, wenn ihr hungrig seid, ich bin das vollvitaminierte Popcorn, was vom Himmel regnet. Auch wenn ihr eine Fleischeinlage braucht, die Wachteln kommen noch hinterher, ja? Ich bin, was immer du brauchst, dass ich es für dich bin. Und das gilt, hat er damals Menschen geheilt, wird er es heute wieder tun. Und das ist, was mich begeistert. Und was mich auch begeistert, ist, dass er so einen Weg gewählt hat, den wir alle gehen können. Er hat ja nicht einen Weg für die Intellektuellen, die ihn verstehen können und die anderen gehen leer aus, sondern hat gesagt, ihr müsst alle durch die gleiche Tür gehen und die Tür heißt Glauben. Verstehst du? Wir müssen uns Gott im Glauben nahen. Als der römische Hauptmann zu ihm kam und sagte, mein Diener liegt krank da nieder, sagt er, pass auf, dir geschieht, wie du geglaubt hast. Und sein Diener wurde zur selben Stunde, also das heißt eigentlich im gleichen Moment, geheilt. Ja? Die blutflüssige Frau, die zu ihm kam und ihn berührt hat, er sagt, der Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und plötzlich steht Jairus vor ihm und er sagt, meine kleine Jairolein ist so krank. Jesus, könntest du kommen und ihr die Hand auflegen und sie heilen? Und Jesus sagt, ja, ich will. Und dann wird er aufgehalten von dieser blutflüssigen Frau. Habe ich gestern, glaube ich, schon erzählt. Und dann, weißt du, dann kommen diese zwei Blinden hinterher gestolpert. Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich unser. Glaubt ihr, dass ich solches tun kann? Ich will nur betonen, der Glaube ist wirklich ein Schlüssel zum Durchbruch. Und ich möchte heute mit euch eine kleine Wunderanalyse betreiben. Wir lesen Matthäus 14, Vers 25 bis 29. Und da heißt es, das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, Jungs, entspannt euch, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und er sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser. Okay? Ich will die drei Komponenten aufzeigen, wie ein Wunder zustande kommt. Und die erste Komponente für ein Wunder ist immer das Wort Gottes. Okay, ist das Wort Gottes. Jetzt stell dir vor, die Situation, es ist 4 Uhr nachts, ein kleines Boot gefüllt mit Jüngern, schaukelt auf den Wellen, weil die Fallwinde wieder mal so gewirkt haben. Und sie sind schon panisch und sie sind schon ängstlich. Und dann kommt dieses Gespenst übers Wasser gelaufen. Und sie schreien und sie sind voller Panik. Und Jesus sagt, entspannt euch, ich bin's. Und Petrus ist der Erste, der die zitternde Nervenfrequenz seiner freiliegenden Nerven wieder unter Kontrolle kriegt. Und er sagt, wenn du es bist, dann sage zu mir, dass ich kommen soll. Und Jesus sagt nur ein Wort in diesem Text, er sagt, komm. So meine Frage ist, auf was ist Petrus gelaufen? Wir sind ja so Europäer, wir sind so naturwissenschaftlich orientiert. Wir brauchen immer eine Erklärung für das Phänomen, dass er auf dem Wasser gelaufen ist. Einige sagen, naja, war vielleicht der erste Surfer auf dem See Genezareth. Also ich bin schon mal dort gewesen, ich habe keinen Surfer gesehen, ja. Aber ja, das sind die gleichen Leute, die sagen, als der Paulus auf der Insel Malta war und ihn die Schlange gebissen hat, so eine giftige Viper, die Malteser haben auf die Uhr geguckt, war es nach 2 Minuten, er ist noch nicht umgefallen, dann muss er ein Gott sein. Ganz klar. Weil wenn er normaler Malteser wäre, würde er liegen und tot sein. Das war ihre Logik. Was sagt ein rational erleuchteter Europäer? Die Schlange, die hat gar keine Zähne gehabt. Die Schlange hat nur an seinem Daumen gelutscht, verstehst du? Die Schlange hat eine degenerative Giftdrüse. Da war oder sie hat schon jemanden gebissen, ja? Aber ich sag dir, die Grundlage für dieses Wunder war das Wort. Und ich sag dir, das Wort Gottes macht 98% des Wunders aus. Du brauchst nur noch 2 Komponenten von jeweils 1%. Weißt du, das Wort ist so powerful. Er sandte sein Wort und heilte sie. Jesus spricht ein Wort und Lazarus steht auf. Jesus spricht ein Wort und der Sturm ist gestillt. Jesus spricht ein Wort und Dämonen fahren aus. Jesus spricht gestalterisch und konkret. Er spricht ein Wort und die Schwiegermutter von Petrus ist geheilt. Und Jesus spricht zum toten Lazarus wie Hesekiel zu den Totengebeinen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Ja? Und er sagt zu uns, sprich zu dem Berg und hör auf zu zweifeln. Sprich zu dem Berg. Gott richtet nicht etwas auf, was er dir schon gegeben hat. Du musst es durch das Wort des Glaubens in dir aufrichten. So wie Gott am Anfang im 1. Mose 3, Vers 1 gesagt hat, es werde Licht. Wir müssen hineingenommen werden in diese Dimension der Autorität. Ich habe mal einen Bericht gelesen von einem Leiter einer Klinik in Mexiko und er hat gesagt, ich glaube, dass da eine Kraft ist in den Worten, die wir aussprechen. Er hat gesagt, wir haben hier einen schönen großen Garten, wir teilen den mal in der Mitte und ihr Landschaftsgärtner, ihr kümmert euch um die linke Seite, ihr seid immer liebevoll und spricht positive Affirmationen, positive Worte und zur rechten Seite, da lasst ihr mal richtig euren Zorn, euren Hass ab. Und am Ende des Jahres, als die Ernte kam, haben sie gesehen, dass die Seite, die mit liebevoller Zuwendung behandelt wurde, doppelt so viel Früchte hatte und Ergebnis hatte. Und auf dem Klinikgelände, da gab es einen Raum, wo ein Mann drin gewohnt hat. Und der Klinikdirektor sagt, sehen Sie die beiden Bäume hier vor Ihrem Fenster? Der sagt, den linken Baum verfluchen Sie einfach regelmäßig. Wenn Sie Zorn haben, sprechen Sie negativ. Immer raus mit dem Zeug. Und dann zu dem anderen Baum nur Gutes sprechen. Und das hat er gemacht. Nach 6 Wochen ist der Baum, der so viele negative Worte gekriegt hat, langsam kaputt gegangen. Man konnte das sehen, ja. Und ich sage mir, wenn Leute, die solche Experimente schon machen, solche Ergebnisse haben, wie viel mehr, wenn wir aufgeladen in Verbindung mit dem Heiligen Geist, in Übereinstimmung mit Gott, im Glauben sprechen, da passiert exorbitant mehr, ja. Viel, viel mehr. Und wir müssen, weil unsere Worte sprechen hinein in das Rohmaterial für Wunder und Dinge fangen an, sich zu gestalten. Jesus sagt zu seinen Nachfolgern, sprich zu dem Berg, hebe dich hinweg. Und ich werde heute zu dem Krankheitsberg sprechen. Und wisst ihr, Jesus hat gesagt zu Petrus, komm. Und er sagt dann an einer anderen Stelle, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, okay? Kommet her zu mir. Und ich möchte euch jetzt den zweiten Bestandteil erklären. Wir haben 98% des Wunders schon durch das Wort. Jetzt brauchen wir noch 1% und das ist der Glauben. Stell dir mal vor, der Petrus hätte das Wort komm gehört, aber er hätte nicht geglaubt. Er hätte das Wunder nicht erlebt. Stimmt's? Das wäre nicht passiert. So, er ist im Glauben aus dem sicheren Rahmen rausgeklettert und er hatte ein Wunder. Und weißt du, Jesus hat nie gesagt, meine Gabe hat dich geheilt, sondern er betont, dein Glaube hat dir geholfen. Okay? Dein Glaube hat es gemacht. Und die Menschen hängen sich häufig an den Glauben von anderen Menschen und denken, wie du es vorhin gesagt hast, das ist irgendeine Art Leistungsfrömmigkeit, ist es nicht. Wir setzen ein, was wir haben und erwarten, dass er tut, was er tun kann. Ich musste an einen Ehemann denken, diesen Heerführer in Syrien. Er war am Erfolg angekommen, er hatte Macht, er war Nationalheld, er hatte Millionen von Follower im Internet, ja. Und er war angekommen, nur um festzustellen, wenn ich im Leben angekommen bin, ist der Ort, an dem ich angekommen bin, noch kein sicherer Ort. Denn hinter seinem Panzer verbarg sich etwas, was schrecklich für ihn war. Eine Diagnose, Aussatz. Und wie kann es sein, dass ich die beste Zeit meines Lebens habe und gleichzeitig die schrecklichste? Schon mal erlebt? Was die beste Zeit und gleichzeitig die schrecklichste? Ja? Steinreich, aber die Ärzte sagen, du hast nur noch ein Jahr zu leben. Du hast eine glückliche Ehe, aber ein behindertes Kind. Wie kann es sein, dass ich einer Armee befehle und alles läuft und funktioniert, aber ich kann mich selber nicht heilen? Und da ist eine Ohnmacht. Und dann kommt er zum Propheten Elia. Es war Elisa, glaube ich. Elisa war es. Und dann sagt er Elisa, pass auf, gib dir einen einfachen Befehl. Geh an den Jordan, tauch dich 7-mal unter und dann bist du geheilt. Und er sagt, wie bitte, ich bin so weit gereist. Habt ihr sie noch alle? Ich tauche doch nicht in eure Dreckbrühe ein. Wir haben viel sauberere Flüsse. Und Gehasi, der Diener, kommt und sagt, pass auf, du stehst deiner Bestimmung im Weg. Mach, was der Prophet gesagt hat. Du musst. Das Wort war gesprochen. Tauch 7-mal unter. Aber jetzt fehlte die erste Komponente. Du musst es glauben. Und die zweite Komponente, 1% Glauben, 1% Gehorsam. Okay? Dann kommen alle drei Komponenten zusammen. Und er ging im Glauben. Und dann taucht er unter. Einmal, nichts ist passiert, er war immer noch krank. Zweimal, nichts ist passiert, er war krank. 5-mal, er war immer noch krank. 6-mal, er taucht unter, er taucht auf, der Aussatz ist immer noch da. Okay, 6 ist die Zahl des Menschen, ist die Zahl des Fleisches, 7 ist die Zahl Gottes. Bei der Nummer 7 war er geheilt, weil drei Komponenten zusammenkamen. Das Wort Gottes war gesprochen, er ist im Glauben gegangen und er war im Gehorsam unterwegs und er sah das Ergebnis. Das gleiche bei der Speisung von 5000. Jesus sagt, Jungs, gebt ihr ihnen zu essen, lagert die Leute in Gruppen von 50 und 100 und jetzt seid ihr dran, nehmt die paar Brote. Petrus, hier hast noch den halben Fisch und das halbe Brötchen und jetzt übernimm mal den Flügel da. Und der Petrus sagt, wie bitte? Könntest du noch mal segnen, noch mal beten? Ja, leg noch mal los, Jesus. Und Petrus musste im Glauben und im Gehorsam auf das Wort hin drei Komponenten zusammenbringen und dann ist es passiert. Und der Heilige Geist ist hier und für mich ist er der größte Kontaktpunkt für unseren Glauben. Allein seine Gegenwart und allein das Wort über ihn macht 98% aus. Weißt du, es braucht, ich habe festgestellt, wir Christen brauchen irgendwie, unser Glaube braucht immer so etwas wie einen Kontaktpunkt. So der Kontaktpunkt für den Wasserhahn, der Wasserhahn sagt, pass auf, Ich bin bereit, 98% Wasser fließen zu lassen. Ich brauche zwei Komponenten. Wenn der Andreas sagt, geh hin zum Wasserhahn und leg im Glauben deine Hand drauf und im Gehorsam dreh mal auf, dann fließt 100% Wasser. Okay? Der Lichtschalter hier ist ein Kontaktunterbrecher. Wenn ich sage, geh mal, es ist schon eingeschaltet, also braucht keiner hinzugehen. Aber wenn es finster wäre und wir sagen, geh hin, das Wort ist gesprochen und im Glauben und im Gehorsam, du brauchst Glauben und Gehorsam und du drückst den Licht unter den Schalter und plötzlich geht das Licht ein, 100%. Draußen auf dem Parkplatz habe ich viele Autos gesehen und all die Autos sagen, wenn du nach dem Gottesdienst zu mir kommst, bin ich bereit, mit 98% dich irgendwo hinzufahren. Aber ich brauche noch 2% Einsatz. Der Kontaktpunkt für deinen Glauben ist der Zündschlüssel. Den steckst du rein und im Glauben und Gehorsam drehst du ihn um, weil auch wir wollen, dass du irgendwann zu Hause ankommst, okay? Du drehst ihn um und ich springe an und fahre dich, wohin du willst, okay? Überall diese drei Komponenten. Der Kontaktpunkt ist wichtig und der Aspekt von Gehorsam ist wichtig. Der Kontaktpunkt für das Wasser ist der Wasserhahn, der Kontaktpunkt für uns. Wir haben so verschiedene Kontaktpunkte auch für das, was Gott in unserem Leben tut. Ich komme auf die Situation zurück, jetzt haben wir da dieses Boot. Die Jünger sitzen im Boot, viele sitzen in ihrem selbstgezimmerten Boot. Und das Boot ist aus Planken gebaut, einige haben so ein paar Erfahrungen gemacht. Ja, Gott wird alle anderen heilen, nur mich nicht heute Morgen, okay? Es sind immer wieder die anderen, die gesegnet werden, nur ich nicht. Da hat man diese Planken eingebaut, andere haben so Planken eingebaut. Gottes Wege sind so hoch, dass wir nicht rankommen. Dann haben sie gleich 10 Planken eingebaut, ja? Und andere haben so Planken des Rationalismus, des naturwissenschaftlichen Denkens eingebaut, was nicht schlecht ist. Naturwissenschaftliches Denken ist eine Hilfe. Aber man hat das alles eingebaut oder sogenannte, für die Theologen, Entmythologisierungsplanken, also all die Planken, die das Wunder ausklammern in der Bibel. Und dann zimmerst du dein Boot und ich kann dir eins versichern, du wirst keine Wunder in diesem Boot erleben. Es sei denn, ich bohre ein Loch rein, okay? Da musst du raus. Weil einige Leute sind immer noch da und sagen, guck mal, ich habe meinen Fuß ins Wasser gehalten, ich bin in Berührung mit einem Wunder, aber das ist noch nicht auf dem Wasser laufen. Das ist nochmal eine weite Stufe davor. Gott möchte, dass wir wirklich rausgehen, auf dem Wasser laufen, mit ihm unterwegs sind. Und dass wir einfach unsere festgefahrenen Vorstellungen einfach mal über Bord werfen und loslassen und ihm vertrauen. Lass mich dir sagen, ich nenne mal so ein paar Kontaktpunkte. Ich habe gesagt, Kontaktpunkt für das Wasser ist der Wasserhahn. Der Kontaktpunkt für dein Auto ist der Zündschlüssel. Der Kontaktpunkt für Jairus in dieser Geschichte, die ich kurz erwähnt habe, war, er sagt in Matthäus 5, du mögest kommen und deine Hände auf sie legen, dass sie gesund werde. Ja, der Kontaktpunkt für ihn war Jesus Hand auflegen. Wenn das passiert, ist mein Glaube freigeschaltet, dann passiert es. Ja? Der Kontaktpunkt für mich ist sehr häufig auch das Abendmahl. Weil im Abendmahl haben wir die Embleme unseres Herrn. Verstehst du, du hast das Brot und den Wein. Und dein Leib wurde gebrochen. Wenn ihr das nächste Mal Abendmahl feiert, denk mal da dran. Wenn du krank bist, dein Leib wurde gebrochen, damit mein Körper aufgerichtet wird. Und dann isst du das Brot. Und dann trinkst du den Wein, Vergebung der Sünde und so weiter. Und es geht weiter. Das Salben mit Öl, letzte Woche habe ich eine Frau mit Öl gesalbt, ist ein Kontaktpunkt für ihren Glauben gewesen. Die hat gesagt, komm, ich habe das doch gerade in der Bibel gelesen mit den Ältesten. Zack, okay, dann sage ich, dann hole ich Öl, normal brauche ich das nicht. Oder arbeite ich weniger damit, aber wir haben sie gesalbt. Das war der Kontaktpunkt für ihren Glauben. Das Wort der Erkenntnis ist ein Kontaktpunkt für den Glauben. Wenn der Mensch spürt, Menschenskinder, die Person spricht aus, was ich gerade habe, Gott meint mich und schon ist dein Glaube freigeschaltet. Und dann wird gebetet und die Heilung passiert. Vor Jahren habe ich damit rumexperimentiert mit den Tüchern, als ich das gelesen habe, mit den Schweißtüchern des Paulus. Ne? Und was wir erlebt haben, die Tücher sind weggegangen im Gottesdienst und wurden dann verteilt. Und Leute sind gekommen und haben gesagt, mein Pferd ist wieder gesund, das sollte notgeschlachtet werden, meine Kinder haben geheult, ich habe ein Tuch mitgenommen, Pferd ist wieder fit, ja, wird wieder, dem geht's gut. Lass mich mal eine ganz alte Geschichte erzählen, wir haben noch Zeit. Ich war in Urlaub in Hurghada, da kann man schön tauchen. Und meine Tochter wurde richtig krank und ich habe gebetet und nichts ist passiert. Ich habe einen Arzt geholt, der Arzt kommt, gibt dir ein paar Spritzen, macht ein paar Sachen. Und dann sage ich zum Arzt, ich bin auch im Heilungsgeschäft. Ja, sind Sie? Wir haben auf Englisch geredet, sagt, was machen Sie? Ich sage, ich lege die Hände auf und spreche Gebete. Hat bei meiner Tochter jetzt nicht geklappt, aber bei Ihnen klappt es ja auch nicht jedes Mal. Ne? Und dann sagt er, okay, das ist interessant. Du musst wissen, wir sind in Ägypten. Und dann sagt er, kommen Sie zu mir in die Praxis am Mittwoch. Und ich möchte, dass Sie für mich beten, weil mein Leben ist ein beständiger Schmerz. Ich bin zweimal in meiner Wirbelsäule operiert worden. Ich habe nur Schmerzen. Nur Schmerzen. Ich komme in die Praxis. Ich bete, ich lege ihm die Hand auf, ich rede in Englisch. Come Holy Spirit, touch his backbone. Komm Heiliger Geist, rühre seine Wirbelsäule an und sagt, who, what's that? Ich sage, that's the Holy Spirit. Er sagt, oho, die Schmerzen sind weg, ich bin geheilt. So, ja. Meine Tochter ist immer noch krank. Ich habe gedacht, sie stirbt. Dann gehst du in Ägypten rein und die nehmen so einen alten Spatel, der schon in 100 Münder war, stecken ihn in den Mund deiner Tochter rein und die kriegt dann noch so einen Ausschlag. Es hat in Deutschland noch 2 Wochen gedauert und dann war sie wieder richtig unter den Lebenden, nach dem Urlaub. Aber weißt du, was dann passiert ist? Dann kriege ich Post aus Hurghada von einer Frau. Und die sagt, ich bin bei diesem Arzt gewesen. Und er hat mir gesagt, da gibt es einen Landsmann. Ich bin also eine Deutsche, verheiratet mit einem Ägypter. Und könnten Sie nach Hurghada kommen und für mich beten? Und ich entdecke gerade damals diese Sachen mit den Tüchern. Ich sage, nee, ich mache was anderes. Ich lege meine Hand auf ein Tuch und schreibe einen theologischen Beipackzettel. Den kann sie lesen. Und ich bete, dass die das nicht an der Grenze irgendwie rausholen. Und gesagt, getan. Und folgendes, sie hat ein Problem, ein chronisches. Sie war bei 5 Ärzten. Niemand hat ihr helfen können. An der Hüfte und an der Schulter. Sie legt das Tuch auf. Kontaktpunkt für ihren Glauben. Hüfte geheilt. Sie legt das an der Schulter auf. Komplett geheilt. Und die Nächsten, die von uns wieder tauchen gegangen sind in Ägypten, die haben Predigt-CDs damals mitgenommen, okay, jede Menge, haben die Frau geistlich versorgt und das war richtig gut. Merkt ihr, es gibt dann manchmal eine Kettenreaktion, von dem ich vorhin geredet habe, da kommt eine Person nach dem anderen, das ist schon so ein kleines Netz, du weißt es nicht, deine Tochter ist noch krank, aber Gott bereitet etwas vor und das war ein Kontaktpunkt für ihren Glauben. Kontaktpunkte sind wichtig, ja. Der Kontaktpunkt bringt Heilung in dein Leben. Der Kontaktpunkt setzt die Heilung frei. Der Kontaktpunkt gibt dir etwas, wo dein Glaube sich dran festhalten kann. Und wenn das Wunder passiert ist, wo dein Glauben das Wunder immer noch weiter festhalten kann. Und das Wunder bleibt bei dir. Und der größte Kontaktpunkt, den wir haben, ist nichts anderes wie die Gegenwart unseres Gottes. Amen. Unser Gott ist hier gegenwärtig. Jetzt brauche ich schon wieder unseren Keyboarder. Ich meine, ich brauche es einfach nur wegen euch, weil einige brauchen ein bisschen diesen schwerischen Klangteppich, um besser online zu sein. Stimmt's? Das hilft allen. Das siehst du ja auch in der Bibel, der Prophet sagt, holt mir den Saitenspieler, das ist mein Saitenspieler. Und als der Saitenspieler kling, klang, klung gemacht hat, heißt es, kam die Hand des Herrn auf mich und dann konnte ich wieder prophezeien. Und in diesem Sinne, wir wollen einfach nochmal in so einen Anbetungsmodus reingehen und ich will noch einen Gedanken reingeben, den ich gestern auch am Ende der Predigt gesagt habe. Ist, wir leben hier in Raum und Zeit und alles braucht Zeit. Der gebrochene Arm, der gegipst wird, braucht Zeit, bis er zusammenwächst. Und wir haben gestern ein Röntgenbild gesehen von einem in Ägypten, wo der Knochen so zusammengewachsen war. Und wie erklärt man sich ein Wunder, dass nach dem Gebet es so war? Wie erklärst du das? Das passiert nicht in Raum und Zeit. Raum und Zeit braucht ganz lange, da musst du es wieder brechen, neu ansetzen und so weiter. Aber der Zeitfaktor fällt im Himmel weg. In der Herrlichkeit, wenn du die Offenbarung liest, es gibt keine Zeit in der anderen Dimension. Und wenn Jesus sagt, wir sollen beten wie im Himmel, so auf Erden, dann bedeutet das, wenn der Himmel hier freigeschaltet ist, dass Dinge sofort passieren können. Aber Gott kann es auch machen in Raum und Zeit. Er kann verschiedene Methoden haben. Einige werden im Glauben etwas empfangen und es wird sich manifestieren in einem Prozess. Und andere werden empfangen und es wird sofort freigeschaltet, weil der Himmel die Erde berührt. Und wisst ihr was? Vielleicht ist es euch noch nicht bewusst, aber ihr lebt hier an einem Ort, wo der Himmel geöffnet ist. Und man muss sich das immer wieder bewusst machen. Wenn man in ein Land kommt, wie heißt das, wenn ich in Spanien ein Konsulat, ne? Wenn ich ein Konsulat eröffne, das repräsentiert doch die Nation, eine andere Nation. Und wir haben hier so ein Konsulat, wir haben hier eine operative Basis des Himmels, okay? Da draußen ist die Welt, da draußen ist was anderes, aber dies ist Reich Gottes. Übrigens deswegen auch für alle, die zuschauen, es ist gut, verbindlich dabei zu sein, nicht nur mit liebevoller Distanz zu beobachten. Ich glaube, dass die Zeit vorbei ist, ich sage das nicht vorwurfsvoll, aber ich glaube, die Zeit ist vorbei für die spirituellen Rambo-Einzelkämpferinnen und Kämpfer, sondern die Zeit ist gekommen, in das Boot, in die Arche zu kommen. Und die Gemeinde ist die Arche. Und die Arche gleitet über das, wo andere untergegangen sind. Die Arche bedeutet Rettung, bedeutet Stabilität in einer Zeit, die shaky ist. Weiß nicht, warum ich das jetzt noch nachgeschoben habe, aber es kam einfach so. Okay, jetzt gehen wir rein ins Gebet. Wir werden beten, dass der Himmel die Erde berührt. Und ich lade euch ein, mal aufzustehen. Lass es aktiv einfach im Stehen. Wenn du kannst, wenn du nicht kannst, bleibst du sitzen. Aber du nimmst aktiv einfach, setzt du deinen Glauben ein. Und ein Kontaktpunkt ist das, was bei denen in Pakistan so gut funktioniert, was die alle beschrieben haben bei den Zeugnissen. Die sagen immer, ja, er hat gesagt, ich soll die Hand auf die kranke Körperstelle legen, ich habe es gemacht und dann ist das Wunder passiert. Mach das doch einfach mal heute Morgen. Das ist einfach ein kindlicher Glaube. Wenn du Probleme im Brustbereich hast, legst du die Hand da drauf. Wenn du ein Problem im Knie hast, leg die Hand auf das Knie. Und wenn du sagst, ich habe 10 Baustellen in meinem Körper, leider nur 2 Hände, der Herr kann nicht alles tun, dann begrenzt du ihn. Dann sag einfach, tu alles, ich lege meine Hand auf eine Stelle und ich weiß, du findest die anderen Stellen auch, okay? Weil du bist allmächtig, du bist allwissend, du bist allgegenwärtig. Du bist omnipotent, du bist voller Kraft. Dir ist nichts unmöglich. Du bist allmächtig und allwissend und du weißt, wie viel Warzen ich unterm linken Fuß habe. Ich brauche noch nicht mal ein Wort der Erkenntnis heute Morgen. Du kannst meine Heilung jetzt bewirken. Vater im Himmel, ich danke dir für die Salbung. Ich danke dir, dass der Himmel geöffnet ist. Und Vater, und wir schalten jetzt unseren Glauben ein. Und Jesus, in deinem Namen komme ich an gegen die Schmerzen, die hier im Raum sind, aber auch in den anderen Räumen, wo die Zuschauer sind. Ich spreche in dem Namen Jesu, konfrontiere ich den Schmerz. Und ich spreche, was immer die Ursache des Schmerzens ist, Schmerz, löse dich jetzt. Löse dich jetzt. Du musst gehen. Ich bete, dein Reich komme mit Kraft, Herr. Ich spreche Heilung in das Herz. Ich spreche Heilung in den Unterleib. Ich spreche Heilung. Ich spreche einen Stopp in die Blutung. Ich weiß, dass hier jemand ist, du hast ganz starke Blutung. Das kommt von Myomen. Das ist ganz heftig. Und ich spreche jetzt in dem Namen Jesu einen Stopp in die Blutung, eine Normalität. Myomen baut euch wieder ab, verflüchtigt euch in Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich sehe, dass Gott ein Ohr heilt, irgendwas Entzündliches im Ohr drin. Gott heilt es. Ich spreche Heilung in das Ohr, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Da ist ein Druck hinter einem Auge, ganz heftig, ein starker, wahrscheinlich ist Augeninnendruck. Du spürst auf einer Seite irgendwie seit einiger Zeit diesen Druck und ich spreche im Namen Jesu. Druck, verflüchtige dich. Verflüchtige dich. Dein Reich komme mit Kraft. Wisst ihr, dass der beste Cheforthopäde hier ist? Der allerbeste. Und ich bete jetzt für die ganzen Probleme mit den Knochen. Wer hat Probleme mit seinen Knochen, mit irgendwas? Da ist einiges. Einiges, ganz egal was es ist. Herr, ich spreche Ordnung hinein in die Knochen. So wie du bei diesem einem Mann die Knochen in die richtige Position gebracht hast, die nicht richtig zusammengewachsen waren, so spreche ich jeder Knochen, komme in die richtige Position. Ich spreche jetzt Ordnung in den Fuß hinein. Fuß, da ist eine Fraktur bei jemand, die Knochen, die nicht richtig zusammengewachsen sind, wachsen, komm in die richtige Position, jetzt in Jesu Namen. Hier ist eine Person, du hast sowas wie einen Knickfuß, der knickt immer ein. Es ist immer so ein häufiges Umknicken und danach immer so lang anhalten, bis es wieder geheilt ist. Und ich spreche da einen Stopp hinein, ich spreche ab jetzt, laufe gerade und stabil mit deinem Fuß und trete sicher auf, in Jesu Namen. Göttliche Ordnung in den Fuß, ich spreche Ordnung in das Knie. Ich spreche Ordnung in das Knie. Gestern habe ich gesehen, dass jemand eine Verdickung in der Kniekehle hat. Darf ich mal fragen, ist die Person hier? Du hast etwas Dickeres in der Kniekehle. Wenn das der Fall ist, du hast es, ja, okay. Ja, ist okay. Du merkst einfach, da ist etwas. Und ich spreche jetzt einfach zu deinem Knie. Ich spreche einfach, was da hinten drin ist. Verdickung, verflüchtige dich. Jetzt durch die Kraft, dem Blut Jesus, ich spreche Ordnung. Es bilde sich zurück in Jesu Namen. Es bilde sich zurück in Jesu Namen. Ich sehe Leute, die haben Druck auf dem Thorax und ich spreche in dem Namen Jesu, dieser Druck soll weichen in Jesu Namen. Hey, lass die Hand einfach auf der Körperstelle drauf. Lass sie einfach drauf, bis wir durch sind mit dem Gebet und dann werden wir checken, was Gott gemacht hat. Ich spreche Ordnung in das Becken. Ich spreche Ordnung in die Wirbelsäule. Ich spreche eingeklemmte Nerven, kommt in die Freiheit. Eingeklemmte Nerven im Lendenwirbelbereich, die so viele Probleme machen, löst euch, seid freigeschaltet. Neue Zwischenwirbelscheiben in die Wirbelsäule. So, und ihr merkt, ich spreche, was ich gepredigt habe, dass wir das Wort Gottes nehmen und sprechen es in Übereinstimmung mit ihm. Und er möchte, dass die Wirbelsäule geheilt ist. Und ich spreche, Wirbelsäule, begradige dich. Ich spreche, jede Skoliose, verflüchtige dich. Jede Verbiegung der Wirbelsäule, verflüchtige dich. Strecke dich, begradige dich in dem Namen Jesu. Ich spreche Ordnung in die Halswirbelsäule. Da, wo Zwischenwirbel nicht in der richtigen Position sind, sie kommen rein. Neue Beweglichkeit im Halswirbelbereich. In Jesu Namen. Entzündung in der Schulter, Kalkablagerung, die Bewegungsschwierigkeiten machen in der Schulter, verflüchtige dich. Wenn die Sehne nicht in der richtigen Position ist, alles komme in die richtige anatomische, physiologische Grundposition zurück. In Jesu Namen. Karpaltunnelsyndrom. Wer hat sowas? Ja, am Arm. Das Problem am Arm. Du, okay, nimm den Arm einfach mal runter und ich spreche einfach von hier aus, lass mal den Arm ganz locker hängen oder runterhängen. Ich spreche einfach aus, Karpaltunnelsyndrom, verflüchtige dich jetzt durch die Kraft des Blutes Jesu. Dieser Schmerz muss gehen, in Jesu Namen, ich spreche Ordnung hinein, göttliche Ordnung, Karpaltunnelsyndrom, verflüchtige dich jetzt. In Jesu Namen, verflüchtige dich jetzt. Ich spreche Ordnung da hinein. In Jesu Namen, verflüchtige dich jetzt. Jetzt bewegt mal gerade den Arm. Guck mal, ob da sich was getan hat. Ist nicht immer. Okay, alles klar. Was mit der anderen Dame? Nur ganz kurz von hier vorne. Wo bist du gewesen? Irgendwo hier. Du merkst es noch? Okay, dann kommst du nachher zu mir. Ich glaube, das Ding kriegen wir weg. Ja, definitiv. Vater, ich spreche göttliche Ordnung hinein, jetzt in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist. Vater, lass die Ströme deiner Heilung weiterfließen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Und ich spreche jetzt auch nochmal gegen Knoten. Wenn du Knoten hast an irgendeiner Stelle, wo sie nicht hingehören, wer hat so etwas? Ganz kurz mal die Hände hoch. Okay, leg einfach die Hand auf den Bereich, wo der Knoten ist und beobachte dann nachher, was passiert. Vater, in dem Namen Jesu, ich spreche, dass Knoten sich zu verflüchtigen haben, in dem Namen Jesu. Dein Reich komme. Mit Kraft und mit Herrlichkeit. In Jesu Namen. Ich spreche, verflüchtigt euch. Löse dich auf. Löse dich auf. Löse dich auf. Bleib stehen. Darf ich mal fragen, wer hat mit Herzrhythmus-Schwierigkeiten hier bei uns? Herzrhythmusstörung? Okay. Alle, die Herzrhythmusstörung haben, kommt mal einfach hier nach vorne, bildet hier vorne mal eine Reihe, kommt mal vor. Und der Rest jetzt, zum Rest sage ich euch, schaut mich an, setzt dich nicht einfach hin, teste jetzt mal deinen Körper. Egal, ob wir die Krankheit benannt haben oder nicht, teste deinen Körper, check mal, was passiert ist, beugen, strecken, belasten, durchatmen, schau, was passiert ist, okay? Die Kraft Gottes ist da und sie arbeitet. So viele Leute, die Probleme haben mit dem Herzen, das sind auch unterschiedliche Sachen. Okay, pass mal auf, ihr guckt jetzt alle nach vorne, vergiss mal, was hier vorne passiert. Teste deinen Körper, überprüf mal deinen Körper. Hier sind auch Leute, die kein Herzproblem haben, nach vorne gekommen, merke ich gerade. Aber teste mal deinen Körper. Jetzt, schaut zu mir, strecken, beugen, überprüfen, ist der Schmerz weg, hat sich was verändert, gibt es einen Vorher, gibt es einen Nachher. Du kannst hier im Raum rumlaufen, du kannst deinen Körper testen. Niemand guckt dich komisch an, wenn du Liegestützen machst, die du vorher nicht machen konntest. Okay, darf ich fragen, wer hat eine heilende Berührung erlebt? Hebt mal die Hand hoch, richtig hoch. Wunderbar, wunderbar. Wie sieht's aus oben? Auch super. Ihr, die ihr die Hand gehoben habt, kommt einfach mal hier nach vorne. Kommt einfach direkt nach vorne auf die Bühne. Ich habe die Hände gesehen. Kommt einfach nach vorne. Und während ihr nach vorne kommt, darf ich mal fragen, habt ihr wirklich alle ein Problem mit dem Herzen? Definitiv. Das ist ja überproportional. Überproportional für das Zahl des Publikums hier. Alle ein Herzproblem. Herz? Ja? Okay. Machen wir das einfach so, ihr steht alle hier im Glauben. Und ich lege, da sind noch mehr Leute, die geheilt worden sind, trau dich nach vorne zu kommen, so wenigstens ein paar Zeugnisse noch hören. So, leg die Hand auf dein Herz. Und ich lege sie auch drauf, das ist mein Kontaktpunkt. Das ist bei dir passiert, in deinem Herzen. Und Vater im Himmel, wir kommen vor deinen Thron. Und ich bringe dir heute Morgen die Herzen. Schaut, dass hinter den Menschen, die hier stehen, Menschen stehen, weil der Strom Gottes ist da, okay? Bitte dahinter stehen, einfach hinter den Leuten stehen. Vater, in dem Namen Jesu Christi von Nazareth, ich erbete eine komplette Wiederherstellung des Herzens und ich spreche, Herz, komm in die normale Frequenz zurück, in dem Namen Jesu. Ich spreche Ordnung in das Herz, Herz, komm in die normale Rhythmusfrequenz zurück. Normale Stabilität in Jesu Namen, normale Stabilität, eine normale Stabilität in dem Namen Jesu. Normale Stabilität, Vater, ich danke dir für deine Power, da ist die Power. Nimm mal die Hand, hallo, hier, nimm mal die Hand weg von deinem Herz. Vater, ich spreche Ordnung in das Herz, Power vom Thron Gottes. Göttliche Ordnung, da ist es, Baum, ja. Nimm die Hand von deinem Herz, Power. Du kannst ruhig, wenn sie zu Boden geht, nicht, je länger du sie hältst, umso mehr Körperkontakt habt ihr. Verstehst du? Herz soll in Ruhe kommen. Vater, in dem Namen Jesus, spreche Ordnung in das Herz. Göttliche Ordnung, ich spreche Ordnung in dein Herz. Herz, komm in die Ordnung Gottes durch die Kraft des Blutes Jesu, jetzt. Jetzt, in Jesu Namen. Komm, Schritt näher. Vater, ich spreche Ordnung in das Herz, göttliche Ordnung, göttliche Ordnung. Du merkst die Kraft Gottes, die Kraft Gottes arbeitet am Herzen. Göttliche Ordnung, göttliche Ordnung. Danke, Jesus, hier passiert was. Danke, Jesus, ich spreche Ordnung in das Herz, göttliche Ordnung, da ist es, Kraft Gottes fließt. Danke. Nimm mal die Hand weg. Vater, ich spreche Ordnung in das Herz durch die Kraft des Blutes Jesu, göttliche Ordnung, Power vom Thron Gottes. Herz, du kommst in die normale Frequenz wieder zurück. Ich spreche Ordnung in das Herzreizleitungssystem, jetzt in Jesu Namen. Jetzt Ordnung durch die Kraft, dem Namen Jesus. Der Name Jesus stärker wie der Name Herzrhythmusstörung in Jesu Namen. Und da, wo das Herz ein Problem hat, dass ein Loch da drin ist, spreche ich einfach, schließe dich, schau mich an, nimm mal deine Hand von deinem Herz weg, spreche einfach Power vom Thron Gottes, Power vom Thron Gottes, Power vom Thron Gottes in das Herz, göttliche Ordnung, in Jesu Namen. Nimm meine Hand weg. Lassen die Kraft fließen. Ströme lebendigen Wassers, Heilung. Heilung in das Herz. Heilung in das Herz. Heilung in Jesu Namen. Power. Ordnung. Göttliche Ordnung. Göttliche Ordnung in dein Herz. Power vom Thron Gottes. Breche Power vom Thron Gottes in das Herz. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Lass uns ihm einen Applaus geben. Frag einfach, ich stelle einfach eine Frage, was ist bei dir passiert? Ihr könnt wieder auf die Plätze gehen. Also ich habe seit längerer Zeit immer die Probleme mit der Halswirbelsäule direkt hier oben drinne. Mhm. Ich war bei einem Neurologen, ich weiß es nicht, wie man das nennt. Orthopäden? Genau, bei einem Orthopäden, und der hat festgestellt, dass sich meine Halswirbelsäule immer verschieben tut. Und als du gesprochen hast gerade eben, habe ich gemerkt, beim Verschließen der Augen, dass ich gemerkt habe, dass irgendwas in den Wirbeln gezogen hat. Und jetzt ist der Schmerz weg. Danke, ja. Jesus. Hast du noch andere Probleme in deiner Wirbelsäule? Nein, also überwiegend ist es nur die Halswirbelsäule. Es tut sich immer wieder verschieben. Und ich habe auch jetzt dementsprechend auch jetzt ein Nackenkissen zum Schlafen, wo auch verbessert worden ist. Aber ich sage, es kommt immer wieder zurück. Es verschiebt sich immer wieder. Und wie gesagt, jetzt gerade eben, ja, man hat wirklich gespürt, es wurde alles schwer im Körper. Und ich habe gespürt, wie auf einmal die Wirbel hinten an meinem Hals, oben im Nackenbereich, dass es gezogen hat. Und das, der Schmerz ist weg. Halleluja, göttliche Chiropraxis, ganz klar. Dankeschön, Jesus, danke. Ja. Ich hatte eine Zerrung im Muskel und konnte nicht drücken und nicht heben. Also ging vielleicht 10 Kilo, mehr nicht. Und hatte Schmerzen, wenn ich es belastet habe. Und ich weiß nicht, wann es passiert ist, aber es ist weg. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Amen. Danke. Also ich hatte vor 10 Jahren einen Fahrradunfall, bin draufgefallen und die Kugel war sozusagen defekt. Da waren 8 Schrauber drin, Platte nach unten. Hatte jetzt 10 Jahre keine Einschränkung, keine Schmerzen, was wirklich für die Ärzte ein Wunder war. Und im Dezember ganz plötzlich war eine Entzündung drin, Sehneanriss, Muskelfaserriss und, also medizinisch. Und der Herr hat ständig an dieser Schulter jetzt, wirklich habe ich Heilung erfahren dürfen. Und jetzt ist es wirklich, das war vor einer Woche noch nicht möglich. Also ich kann jetzt wirklich merken, ich kann die Kugel wieder drehen. Also ist wieder Beweglichkeit drin. Ist noch ganz geringer Schmerz, aber wirklich ist es ein Wunder. Danke, Jesus. Jawohl. Bei mir wurde ein zweifacher Bandscheibenvorfall diagnostiziert. Und ich bin heute Morgen mit Schmerzen hergekommen und die Schmerzen sind weg und es ist ganz warm, so wie so ein Wärmepflaster drauf ist. Halleluja. Was? Also ich habe immer irgendwie ich fühle wie so einen Riss in meinem Körper oder in meinem Geist, der so von oben nach unten geht und wo ich alles immer so komisch wahrnehmen, also ein Trauma oder ich weiß es nicht genau, oder irgendwas im Körper. Ich war noch nicht beim Neurologen, aber das ist irgendwie seit gestern weg und es ist immer noch irgendwas da, aber irgendwas hat sich total verändert und allein, dass man hier vorkommt oder dass ich nach vorne komme und das überhaupt erzähle, ist auch schon ein Wunder, weil das traue ich mich eigentlich gar nicht und ich spüre die ganze Zeit und sehe das auch, wie was wirkt und sich verändert. Danke, Jesus. Danke. Nachdem ich gestern zu Hause war, also ich habe mein Leben schon lange Jesus gegeben und suche schon lange nach Gott. Und als ich gestern zu Hause war, habe ich gespürt, dass ein Teil in mir, der irgendwie sich noch dagegen gesträubt hat oder dagegen gekämpft hat, dass der auch gesagt hat, er sagt ganz Ja zu Gott und zu Jesus. Und irgendwas ist da auch passiert, wie eine zweite Taufe oder keine Ahnung, so ein Bild hatte ich in mir. Ich hatte schon mal ein Tauferlebnis innerlich und dann kam das irgendwie nochmal. Super. habe nur leichte Atemprobleme gehabt im Gottesdienst und jetzt atme ich ganz frei. Ich habe vor Monaten eine starke Chemo gehabt und habe monatelang Atemprobleme und mit Essen, Trinken, Ausschlafen, also massiv gehabt. Und da habe ich monatelang Abendmahl genommen und ganz, ganz viel hat Jesus geheilt. Und jetzt gerade fühle ich mich ganz frei. Danke, Halleluja. Jesus. Ja, super. Ja, und das Abendmahl war ein Kontaktpunkt für den Glauben und dann passiert Heilung progressiv. Das ist richtig gut. Ich sehe gerade, Zeit ist schon fortgeschritten. Die Dame eben mit den langen, dunklen Haaren, sie hat erzählt, was gestern bei ihr passiert ist, dass sie ihren Glauben festgemacht hat. Und ich sag mal, besser und wichtiger wie jede Heilung. Wir werden geheilt und irgendwann, all die, die Jesus geheilt hat, sind auch irgendwann mal gestorben, okay? Aber das Entscheidende war, was nach dem Tod passiert ist, okay? Und das Wichtigste, was hier in Glory Life vermittelt werden kann, ist nicht die Heilung, sondern ist das ewige Leben. Ist das ewige Leben. Und lass uns mal kurz die Augen schließen und wenn ich eine Schnur hätte, die könnte ich es verdeutlichen, die Kilometer lang ist. Und wenn ich an ihr ziehen würde, würde ich sagen, das symbolisiert die Ewigkeit. Und an diesem kleinen Ende, diesem roten Streifen, das ist unser irdisches Leben. Ganz kurz. Die Bibel sagt, es ist ein Hauch, es ist ein Moment, es ist fluktuide, es ist ein Wimpernschlag, es ist schnell vorbei. Es ist endlich in Raum und Zeit. Aber etwas ist in dir, was angelegt ist, auf ewiges Leben in Verbindung mit Gott. Und das ist dein Geist. Und wenn der von Neuem geboren ist, wenn der mit Gott in Einheit kommt, dann bist du gerettet auf Zeit und Ewigkeit. Und Gott hat es so einfach gemacht für uns. Er sagt, hey, Jesus sagt, ich stehe vor deiner Herzenstür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört, die jetzt auch durch den Andreas da vorne spricht, wenn jemand meine Stimme hört und sein Herz aufmacht, zu dem werde ich einkehren, ich werde Gemeinschaft haben, ich werde dich begleiten, ich werde alle Tage deines Lebens hier auf der Erde mit dir sein und alle Tage danach in der Dimension meiner Herrlichkeit, wo es richtig gut sein wird, ganz anders wie hier, werde ich auch mit dir sein. Und wenn jemand das möchte, wenn du sagst, ich möchte mein Leben mit diesem Gott verbinden, dessen Kraft wir eben hier erlebt haben, dann heb ganz kurz die Hand, wo alle die Augen geschlossen haben. Einfach in diesem anonymen Moment, heb kurz die Hand und sag, das ist es, was ich möchte. Ich möchte ewiges Leben empfangen. Okay, danke schön, danke schön. Das ist super. Und ich sag dir, das war die wichtigste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Ich bin nämlich nicht mehr allein. Man kann sich einsam fühlen zwischendurch, aber ich bin nicht mehr allein. Denn da ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist und die werden auch bei dir sein. Lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen zur Unterstützung und einfach sagen, Herr Jesus Christus, danke für deine wunderwirkende Kraft. Heiliger Geist, es war so schön, dich heute Morgen hier zu erleben. Komm in mein Leben, inspiriere mich, leite mich in alle Wahrheit. Lass mich die Bibel verstehen, wenn ich sie lese. Und Jesus, vergib mir all meine Schuld. Reinige mich. Ich weiß, du hast den Preis für mich gezahlt. Und ich nehme deine Gnade an. Ich empfange das ewige Leben. Und ich schließe einen Bund mit Gott vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und dieser Bund gilt von nun an bis in Ewigkeit. Gott, du bist mein Gott und ich bin dein Kind. Amen. Amen. Herr, gib mal einen Applaus für die Menschen, weil da ist eine so große Freude im Himmel über jeden und übrigens auch bei uns, bloß weil wir nicht wissen, wer du bist, weil wir dir die Anonymität gegeben haben. Wir freuen uns riesig, weil wir wissen, die Familie Gottes ist wieder größer geworden. Amen. Und in der Ewigkeit haben wir alle Zeit, miteinander Kaffee zu trinken. Okay, ich glaube, die Zeit ist durch. Ich gebe das Mikro ab und gehe jetzt auch brav auf meinen Platz. Halleluja. Geben wir mal Andreas noch mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. So, wunderbar. Herrlich. Herrlich, herrlich. Gottes Wirken live zu erleben heute Morgen. So der Hammer. Und ich weiß, so viele mehr als die, die jetzt Zeugnis geben konnten, sind berührt worden und haben die Kraft Gottes erlebt. Deswegen einfach, wenn du die Kraft Gottes erlebt hast heute Morgen hier, dann schick uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Die E-Mail-Adresse wird eingeblendet für alle englischsprachigen Leute. miracles@glorylife.net. Da könnt ihr eure Wunderberichte hinschicken. Lasst uns einfach wissen, was Gott in eurem Leben getan hat. Ja, was er heute Morgen tut oder getan hat. Und was ihr die nächsten Tage auch noch feststellt, ja, wir haben es ja gesehen, auch von gestern sind gerade, fangen die Zeugnisse auch an reinzukommen, was gestern alles passiert ist. Also schreib uns einfach so, dass andere wieder auch davon ermutigt werden können, von dem, was Gott bei dir getan hat, weil das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Ja. Dann möchte ich auch noch darauf hinweisen, auf die Bücher von Pastor Andreas. Ich habe es jetzt meins nicht da, aber Gottes Heilungspower erleben ist ein Buch zum Thema Heilung. Er hat weitere Bücher geschrieben. Alles, was wir hinten am Büchertisch haben, kannst du mitnehmen. Alles, was nicht da ist, weil er hat jetzt selber keine mitgebracht, aber wir können die bestellen und können sie dir dann einfach besorgen und dann kannst du die haben. Gut, okay. Jetzt wollen wir an der Stelle unserem Gott noch eine Sammlung einnehmen. Ja, wir wollen ihn fragen, was er möchte, dass wir heute Morgen geben sollen. Weißt du, Gott segnet unsere Treue im Geben auch. Ja, das ist ein interessanter Vers, Galater 6,9 heißt es, wenn wir nicht müde werden im Geben, dann werden wir ernten zur gegebenen Zeit. Ja, und da, das wurde mir jetzt so, dieser Vers wurde mir jetzt neu bewusst, als ich ein Zeugnis gelesen habe, das mir gerade jetzt vor 3 Tagen jemand zugeschickt hat, und zwar über ein Versorgungswunder, das wollte ich euch einfach lesen vorher, von einer Frau. Kirsten heißt sie. Sie schreibt, im Dezember 2021 erlebte ich ein echtes Versorgungswunder. Durch eine 2-wöchige Quarantäne wusste ich, dass ich für diese Zeit kein Gehalt ausgezahlt bekommen würde, da ich nicht geimpft bin. So brachte ich das vor den Herrn, wusste ich auch nicht, dass das daran festgemacht wird. So brachte ich das vor den Herrn und auch, ob ich für einen Monat meine Spenden ruhen lassen soll. Ja. Von meinem geliebten Abba-Papa vernahm ich, dass er doch mein Versorger ist und ich die Spenden nicht ruhen lassen soll. Also sie ist im Gutes tun nicht müde geworden, ist nicht ermattet. Daraufhin bekam ich wieder Frieden. Nun war ich beruhigt und gespannt auf seinen besten Plan. Mitte Dezember, ein paar Tage vor meinem Geburtstag, bekam ich einen Brief. Er hatte einen erstaunlichen Absender. Der Absender war Alles Gute. Die Straße Liebe, Freude, Frieden 60 und die Adresse 16120 Happy Day Deutschland. Ich öffnete den Brief an meinem Geburtstag und war mehr als erstaunt über seinen Inhalt. Eine große, schöne Geburtstagskarte mit Bibelversen, Jeremia 31,3, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte, Jesaja 49,17, deine Baumeister eilen herbei, deine Zerstörer und Zerbrecher werden sich davon machen, kamen zum Vorschein, außerdem eine gefaltete Staniolfolie. Vorsichtig öffnete ich die Folie und als ich den Inhalt sah, liefen mir nur so die Tränen voller Dankbarkeit über Gottes großartige Versorgung. Der Inhalt war genau der Betrag, den ich für die Zeit der Quarantäne nicht ausgezahlt bekam. Bis heute ist mir nicht bekannt, von wem dieser Brief kam und kann den Absender nur segnen. Alle Ehre und Dank meinem himmlischen Vater. Ist es nicht wunderbar? Halleluja. Das ist, wenn wir im Gutes tun, im Geben, im Säen, in dem einfach, was Gott uns zeigt, nicht müde werden, werden wir zur gegebenen Zeit ernten. Deswegen heute Morgen sollst du einfach die Gelegenheit haben, in aller Freiheit Gott zu fragen, Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich heute Morgen säe? Was möchtest du, dass ich heute Morgen gebe? Für die Online-Zuschauer werden die Infos eingeblendet, wo du nutzen kannst, die Möglichkeiten per Überweisung, per PayPal oder per Kreditkarte zu geben. Hier vor Ort hast du wie immer die Möglichkeit, in bar zu geben oder auch per Verpflichtungserklärung, die eine Hälfte in Eimer, die andere mit nach Hause und dann überweisen. Und denkt auch dran, wenn wir jetzt die Eimer durchgeben, eure Corona-Datenerfassungskärtchen mit hineinzuwerfen in die Eimer. Frag einfach den Heiligen Geist und dann tu, was er dir sagt. Du hast ja heute gehört, der Kontaktpunkt ist, oder ein wesentliches Prozent ist Glaube und Gehorsam. Ja? Das heißt, das Wort kommt, Gott spricht zu dir, das sind 98%, Gott sagt dir, was du tun sollst. Dann 1%, du glaubst ihm und 1%, du bist gehorsam. Und heute Morgen ist dein Kontaktpunkt der Eimer, der jetzt durchgegeben wird. Okay, Halleluja. Preist den Herrn. Also, oder für die über Livestream, du hast keinen Eimer. Für dich der Kontaktpunkt, was weiß ich, die Taste auf deinem Computer, mit dem du deine Überweisung eingibst oder wie auch immer. Okay, Halleluja. Während ihr es durchgeht, lass uns einfach noch zusammen proklamieren, auch diese fünf Bibelstellen, die wir immer wieder proklamieren, einfach für göttliche Versorgung, weil wir glauben einfach dem Herrn auch da, immer für die Wunderkraft Gottes. Lass uns einfach immer von links nach rechts diese fünf Bibelstellen zusammen proklamieren. Gott ist es, der mir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Gott vermag mir, jede Gnade überreichlich zu geben, damit ich in allem, alle Zeit, alle Genüge habe und überreich bin zu jedem guten Werk. Ich kenne die Gnade meines Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um meinetwillen arm wurde, damit ich durch seine Armut reich würde. Mein Gott aber wird alles, wessen ich bedarf, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und Gott ist es, der mir alles darreicht zum Genuss. Halleluja. Glaubst du es? Amen. Das ist das Wort Gottes für dich heute Morgen. Halleluja. Wir tun ja auch immer wieder, oder nicht nur immer wieder, jeden Sonntag lesen wir Zeugnisse vor von dem, was Gott tut und was so einfach in unserer Mitte passiert. Und nächsten Dienstag haben wir ja wieder Gloryhäuser an unterschiedlichen Orten unserer Region und darüber hinaus. Und deswegen einfach heute ganz kurz, werden wir weiter die Eimer durchgeben lassen, noch ein paar kleine Zeugnisse aus den Gloryhäusern, gerade von den letzten Gloryhäusern, die jetzt Ende Januar stattgefunden haben. Zum Beispiel aus dem Gloryhaus in Aachen kommt das Zeugnis, dass ein tastbarer, pflaumengroßer Knoten unter dem Brustbein am Tag, nachdem sie gebetet hatten im Gloryhaus, beim Arzt nicht mehr vorhanden war. Er hatte sich komplett aufgelöst nach unserem Gebet mit Befreiung des Geistes von Furcht. Halleluja. Preist den Herrn. Anderes Glory House schreibt, eine Teilnehmerin mit einer transplantierten Niere hatte immer wieder Abstoßungssymptome. Nach einem Eindruck der Glory House Leiterin, dass dieses Organ durch den verstorbenen Organspender belastet sei und entsprechend im Gebet, haben die Abstoßungssymptome aufgehört und die Teilnehmerin hat jetzt den Eindruck, dass die Niere zu ihr gehört. Halleluja. Preis den Herrn. Und hier noch ein letztes Zeugnis, schreibt jemand, habe im letzten Jahr im November für mich im Glory House beten lassen, da der Augeninnendruck im linken Auge erhöht war. Astrid ermutigte uns, füreinander zu beten. Nun hatte ich am 13. Januar einen Termin, um dieses Auge lasern zu lassen. Vorher wurde der Augendruck am linken Auge nochmal gemessen und der Augeninnendruck war so gesunken, dass es nicht mehr gelasert werden musste. Halleluja. Preist den Herrn, das sind so die Wunder, einfach die in den Gloryhäusern passieren. Ihr werdet am Schluss einfach noch in den Ansagen hören, der Termin für die Gloryhäuser auch, also am Dienstag. Wenn du noch keins hast, kannst du dich an der Pinnwand informieren oder auch im Aufbruch und dann hast du dort die Info. Übrigens noch eine Info auch, bevor wir die Sammlung gleich segnen, weil manche jetzt schon fragen, wegen unserem Erweiterungsanbau hier. Also es wurde uns ja zugesagt, dass es im Januar beginnt mit dem Anbau, nachdem es schon mal verschoben war wegen Lieferproblemen der Decke. Jetzt ist aber so, jetzt ist in der Firma, gab es einige Turbulenzen mit Corona und so weiter und jetzt ist es verschoben auf Mitte März. Jetzt beten wir aber, dass es da auch wirklich wahr wird. Amen. Okay, Mitte März, also es sind schon einige Vorarbeiten, sind schon gemacht, Leitungen sind schon verlegt und so weiter, aber das, was sichtbar wird, wird also erst ab Mitte März passieren. Nur zu eurer Info, dann braucht ihr nicht mehr nachfragen. Okay, gut, segnen wir noch die Sammlung und dann auch die Tücher. Andreas hat ja heute auch die Tücher erwähnt. Halleluja. Streck einfach deine Hand aus. Danke, Vater, für jedes einzelne Saatkorn, Herr. Herr, das aus einem willigen Herzen dir gegeben wurde, aus einem Herzen, das nicht müde wird, Herr, dir zu vertrauen, dir zu glauben. Ja, Herr, du siehst einfach auch Menschen, Herr, wo sie Versorgungswunder brauchen heute Morgen, Herr, wo es Durchbrüche braucht, Herr, wo Nöte sind, Herr. Herr, wo vielleicht, ja, vielleicht jemand da ist, wo du sagst, ich weiß nicht, wie es dies, ich empfinde es gerade, da ist jemand da, du weißt nicht, wie du über den Monat bis zum Ende des Monats Februar kommen sollst. Ja, wenn dich das betrifft, kannst du einfach mal kurz, einfach ganz, ohne dass jetzt jemand sonst umherschaut, einfach ganz kurz mir so winken. Ja, okay. Ja, okay. In Jesu Namen, Vater, ich setze das frei, dieses Wunder jetzt, in Jesu Namen, dieses Versorgungswunder, Halleluja, Herr, dass sie nicht nur über die Runden kommt, Herr, sondern dass du wirklich überfließend, überreich segnest, Durchbruch gibst, Herr, nicht nur für diesen Monat, sondern darüber hinaus, in dem Namen Jesu Christi, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Wer sonst einfach hier im Raum ist und du brauchst ein Versorgungswunder, ich spüre das einfach gerade so, da ist eine Salbung da gerade. Streck einfach deine Hände aus. Das ist ein Wunder. Vielleicht brauchst du, vielleicht hast du ein Problem mit Schulden abzahlen, dass es irgendwie, dass du dich übernommen hast oder was auch immer. Oder da ist eine Sache, wo einfach Geld, das dir zusteht, nicht kommt oder Kunden zahlen nicht oder irgendwas. Und du brauchst einfach dringend dieses Geld. Dann streck einfach deine Hände aus. In dem Namen Jesus danke ich dir, Vater, Herr, für deine Wunderkraft, die jetzt hier im Raum ist, genauso wie körperlich Heilungskraft hier im Raum ist, genauso ist auch Wunderkraft für Finanzen. Und in Jesu Christi Namen spreche ich jetzt Durchbruch hinein in diese Situationen, in diese Leben hinein. Vater, setz deine Engel frei jetzt, Herr, in Jesu Namen, dass sie kommen und zur Hilfe eilen. Versorgungsengel auf übernatürliche Weise. Engel, die wirken, Herr, wie kein Mensch wirken kann, Herr. Die Wege machen, wo kein Weg scheint zu sein, im Natürlichen, Herr. Danke ich dir, Vater, Herr, dass deine Engel jetzt Bahn machen für das Wunder in Jesu Namen, für den Durchbruch. Halleluja. Micha, ich glaube, Kapitel 5, heißt es, der Durchbrecher zieht vor euch her. Der Durchbrecher zieht vor dir her. Sag mal, der Durchbrecher zieht vor mir her. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Lass uns auch da wissen, wenn du ein Versorgungswunder erlebt hast, irgendetwas erlebt hast in diese Richtung, dann schreib uns einfach eine E-Mail, teil uns mit, was Gott getan hat. Wir wollen es hören. Halleluja. Und jetzt segnen wir noch die Tücher. Andreas hat ja vorher erwähnt, was durch die Tücher passiert. Seitdem Corona ist, machen wir es ja jetzt mit diesen eingeschweißten Tücherpaketen. Vorher hatten wir es. Genau, Andreas, kannst du kommen und einfach auch segnen? Einfach gib ihm ein Mikrofon auch. Ja, weil vor Corona hatten wir ja immer die Kleidungsstücke im Korb, da hatten wir immer die Berge mit Kleidungsstücken, jetzt haben wir es mit den eingeschweißten Tüchern, genau. Super. Halleluja. Okay. Bis drauf. Mhm. Halleluja. Vater, ich danke dir für den Glauben, der hier im Saal ist, für den Glauben der Menschen, die diese Tücher kriegen. Und Vater, lass den Strom deiner Heilungssalbung hier reinfließen in Jesu Namen. Heilung vom Thron Gottes in Jesu Namen. Sei freigesetzt. Sei freigesetzt über jede Person, wo diese Tücher in Kontakt kommen, mit in Kontakt kommen. Göttliche Ordnung in ihren Körper, komplette Wiederherstellung. Dein Reich komme mit Kraft und Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke, Vater. Geben wir Jesus schon mal die Ehre für all die Wunder, die passieren werden, wenn diese Tücher aufgelegt werden. Schreibt uns auch da Zeugnisse. Wir haben schon Hammerzeugnisse bekommen von diesen Tüchern. Ich glaube, am weitesten entfernt war mal jemand, ein Junge in Südafrika, der geheilt worden ist, einfach dadurch, dass ihm von hier aus ein Tuch geschickt worden ist und er dann seine Heilung bezeugt hat. Also Gott kann um die ganze Welt herum durch diese Tücher wirken. Das ist der Hammer. Und wenn wir es jetzt gerade von Afrika haben, dann wollen wir heute Morgen noch etwas weiteres machen. Und zwar wollen wir unser Team segnen, das morgen nach Afrika fliegt, und zwar nach Uganda. Kommt ihr mal nach vorne, ihr drei, die Abgesandten sozusagen. Genau, Astrid leitet das Team. Kommt nach oben. Genau, ihr könnt ja da rumgehen, wenn das besser ist von den Schuhen her, je nachdem. Okay, genau, stellt euch hier auf. Und vom pastoralen Team, alle, die da sind vom pastoralen Team, ihr könnt auch mit nach vorne kommen, dann wollen wir sie segnen. Genau, dürft ihr hier hinten aufstellen. Also sie werden jetzt einfach zu eurer Info, sie werden nach Uganda fliegen, morgen eine Woche dort sein und sie werden dort unsere Waisenkinderarbeit, unsere Schularbeit und auch die Gemeinden dort besichtigen und schauen, ob es sich auch so verhält, wie es uns geschrieben wird. Ja, sie werden Fotos machen und so weiter. Wir kriegen ja immer wieder Fotos geschickt. Ich weiß nicht, ob ihr gerade spontan ein paar Fotos da habt von Uganda. Aber wir kriegen ja immer wieder Fotos auch geschickt. Aber es ist immer gut, wenn man vor Ort sieht, was wirklich passiert. Und Irina und ich, wir selber waren ja schon, glaube dreimal in Uganda, einmal auch in Kenia. Und so. Es ist an der Grenze zwischen Uganda und Kenia, ist diese Arbeit. Und wir haben dort einen super Pastor eingesetzt, mehrere Pastoren, inzwischen sind mehrere Gemeinden. Und die leiten diese Arbeit dort vor Ort. Und ihr seid ja, einige von euch sind ja auch Paten von Waisenkindern dort in Uganda, die Kinder dort regelmäßig unterstützen. Also wir werden, Astrid wird dafür sorgen, dass ihr von jedem Patenkind ein Bild bekommt, ja, mit Namen und so weiter. Also, weil es gibt ja manchmal, kannst du manchmal den Verdacht haben, gerade so bei so Ländern in der dritten Welt, ja, die schicken dann irgendwelche Fotos von irgendwelchen Kindern und sagen, hier und so weiter. Aber wir überprüfen das wirklich genau, dass auch wirklich die Kinder, für die du spendest, dann auch wirklich das Entsprechende auch bekommen. Und wir schauen auch, was wir dort weiter auch gebäudetechnisch machen können. Wir haben ja einige Gebäude dort gebaut. Wir haben die Stromversorgung dort hingelegt. Wir haben einen Wassertank gebaut bzw. finanziert. Wir haben mehrere Gebäude, Heilungszentrum, also medizinisches Zentrum, Schulgebäude und jetzt ein Recreation Center bauen lassen dort vor Ort. Und das werden Sie sich alles anschauen und werden euch dann berichten und hoffentlich gute Nachricht bringen dort aus Uganda. Und dafür wollen wir Sie einfach segnen, weil in diesen Zeiten reisen ist ja nicht so ganz ohne. Ne? PCR-Test gestern am Flughafen, Ankunft in Uganda, gleich nochmal PCR-Test, vorher darfst du gar nicht ins Land, da kann die Nacht lang werden und so weiter. Und dann Reise von Kampala bis in den Osten von Uganda, 5 Stunden über holprige Pisten, teilweise, manche sind auch Autobahnen. Eine Autobahn ist von den Deutschen sogar gebaut, das sind die Schilder wie in Deutschland, das ist ganz interessant. Aber zwischendurch sind auch wieder andere Strecken. Und da wollen wir sie einfach segnen, dass sie geschützt sind, bewahrt sind. Steht einfach mal alle auf zusammen und wir wollen einfach wirklich den Segen Gottes über euch allen aussprechen. Halleluja. Rina, kommst du zu mir noch? Und die anderen, ihr stellt euch einfach rum und wenn ihr einfach irgendwas habt von Gott, dann sagt, dann winkt einfach, genau, und nehmt das Mikro. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für dieses Team, Herr, das jetzt nach Uganda geht, Herr. Ja, endlich jetzt nach 2 Jahren Pandemie das erste Mal, dass wieder jemand von uns dort aufschlägt. Halleluja. Und wir segnen sie jetzt, Herr, auch für ihren Mut, für ihre Kühnheit, jetzt dorthin zu reisen, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du sie erst mit Bewahrung, mit Schutz und mit deiner Gunst und deiner Gegenwart, Herr, Herr, dass sie bei allen Dingen, Herr, angefangen von der Einreise, Herr, über die Fahrt, Herr, und dann vor Ort, Herr, bei den Gemeinden, Herr, und bei den Treffen, auch bei den Gottesdiensten und so weiter, dass sie von dir erfüllt Frucht sehen werden, Herr, dass sie Gunst haben werden, Herr, und dass sie, ja, dass sie wirklich mit offenem Herzen empfangen werden und wirklich all das, was du in sie hineingelegt hast, auch dort weiterzugeben, Herr, dass sie es dort hineinlegen, auch all das Wort, all die geistliche Substanz, all das, was du ihnen gegeben hast, Herr. Herr, wir segnen jetzt im Namen Jesus, wir segnen Astrid, Herr. Herr, wir segnen Erich, Herr. Ai, ai, ai. Und wir segnen Sabrina, Herr, in dem Namen Jesu Christi, Herr. Danke, Vater, für deine Kraft. Halleluja. Halleluja. Nicht beten, nur empfangen. Halleluja. Oh. Ja, Zuteilung. Autorität. Autorität. Neues Level der Autorität. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ha. Jesus. Danke, Herr. Danke, Halleluja. Dass du der Durchbrecher vor ihnen herziehst und dass du alles schon vorbereitest, Herr. Ich danke dir an jeder Station, an der sie sein werden, Flughafen, Pisten und so weiter und dort vor Ort in Tororo, Herr. Ich danke dir, dass du alles vorbereitest. Halleluja. Wir sagen, der Himmel kommt auf die Erde, auch durch sie dort, Herr. Danke, dass die Gemeinden gestärkt werden, durch sie die Pastoren gestärkt werden, Halleluja, auf neue Ebene kommen, in Jesu Christi Namen, Vater. Ich danke dir, die Kinder wunderbar gestärkt werden, durch deinen Geist, Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du mit ihnen bist. Ich danke dir, dass du sie schützt, Herr, vor jedem Pfeil der Finsternis. In dem Namen Jesu, dass du sie gesund erhältst die ganze Zeit. Ja, in Jesu Namen, Herr. Ich danke dir, dass du mit ihnen bist, auf ihnen bist, um sie herum bist. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Wenn jemand von euch was hat, genau. Nimm das andere Mikro. So. Halleluja. In Jesu Namen segne ich euch mit seiner Liebe. Ich fach die Liebe, die in euren Herzen ausgegossen ist, an, dass sie mächtig fließt, überreich fließt und alles segnet, mit denen ihr in Kontakt kommt und das ganze Land dort segnet mit seiner Liebe, mit seiner mächtigen Kraft, die alles verändert, mit der mächtigen Kraft der Liebe, die einfach Heilung bringt, die alles wiederherstellt und die verbindet. Seine Liebe, die verbindet. Und ihr werdet diese Liebe wieder zurückbringen. In größerem Maße, wie ihr sie mitnehmt, werdet ihr zurückbringen. Und die Hingabe, die wir von denen einfach lernen können, den Gehorsam, den wir von denen lernen können, den werdet ihr zurückbringen. Und wir alle werden reichlich gesegnet sein. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Noch jemand, der was beten will? Ja, Danke, Heiliger Geist, für deine Führung und dass die drei zu jeder Zeit genau wissen, was sie zu sagen haben, was sie zu tun haben. Danke, dass du aus ihnen sprichst, sie gar nicht selber überlegen müssen. Danke für Geistesblitze und wirklich, dass sie gar nicht überlegen müssen, sondern intuitiv auch in einem fremden Land wissen, was sie zu tun haben, wie sie sich benehmen müssen, auch unbewusst, Herr, dass du sie einfach führst und leitest und dass sie immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus. Auch wenn jemand von euch noch nachher einen Eindruck für sie hat, gebt ihnen gerne das weiter, wenn ihr was für sie mitzugeben habt. Du hast noch was, ja? Ja, ich segne euch auch für die ganze Reise, vom ersten Flug an bis zur sicheren Landung wieder hier in der Heimat. Ja, Gott ist bei euch. Er wird euch behüten, er wird euch schützen und nichts und niemand kann euch schaden. In Halleluja. Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Für göttliche Weisheit. Ich setze göttliche Weisheit und auch komplette Einheit im Team frei in dem Namen Jesus, Herr. Und ich danke auch für Unterscheidung, Herr, dass Sie Unterscheidung haben in allen Dingen und immer wissen, was zu tun ist. Halleluja. Ich danke dir von ganzem Herzen und auch eine neue Verbindung einfach dort zu unseren Freunden. Halleluja. In Jesu Namen. Halleluja. Und jetzt lasst uns wirklich eine Dusche vom Heiligen Geist über ihn freisetzen nochmal. Halleluja. Das ist die beste Wegzehrung, die wir ihm mitgeben können. So eine richtig frische Dusche vom Heiligen Geist. Oh, Jesus. Oi, oi, oi, oi, oi. Oi, und lass es gleich wieder überspringen noch auf die Gemeinde. Halleluja, weil auch da gilt, die Freude am Herrn ist eure Stärke, weil was für sie jetzt Afrika ist, ist für dich Deutschland oder Österreich oder Schweiz oder wo auch immer, dein Missionsfeld um dich herum. Und da brauchst du auch immer wieder eine frische Dusche vom Heiligen Geist. Also streck dich einfach nochmal aus zum Schluss. Halleluja. Eine frische Dusche vom Heiligen Geist. Danke, Vater, für deine Herrlichkeit, die hier ist heute Morgen. Danke für deine Kraft, Herr. Oh, danke für deine Power, Herr. Danke, Herr, dass du uns erfüllst, Herr, mit dieser göttlichen Freude, Herr, die uns zu jedem Zeitpunkt über den Umständen sein lässt, Herr. In Jesu Namen. Oh, empfang es in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Ja. Halleluja. Wow. Preist den Herrn. Ihr Lieben, ja, ihr dürft wieder Platz nehmen. Wir haben im Anschluss daran unser Heilungsteam wieder hier vorne vor Ort, um euch die Hände aufzulegen. Wenn ihr nicht vor Ort seid, sondern über Livestream zuschaut, Achtung, ab jetzt könnt ihr die Nummer einblenden. Ihr könnt allerdings erst anrufen, wenn der Schlusssegen gesprochen ist, aber dann eine Stunde lang könnt ihr bei unserer Hotline anrufen. Viele Leute warten auf euch, um euch zu dienen über Telefon und euch mit Heilungskraft zu segnen. Da ist die Nummer, die eingeblendet wird, könnt ihr jetzt schon aufschreiben. Übrigens auch, weil ich immer wieder gefragt werde, also for our English speaking viewers, we have some people who speak English that can answer the phone. So if you are English speaking, just try to call us. And if there is somebody who doesn't speak English, just call again until you get somebody who speaks English. Okay? Okay. Ihr, die kein Englisch versteht, müsst es jetzt nicht wissen, was ich gesagt habe. Weil für euch gilt, ihr könnt anrufen, einfach eine Stunde. Bis zu eine Stunde nach Ende des Gottesdienstes. Wenn du in der ersten Viertelstunde nicht gleich durchkommst, weil vielleicht die Leitungen überlastet sind, dann einfach bleib einfach dran, bis du durchkommst. Okay. Außerdem noch der Hinweis auf unsere Konferenz, weil ich glaube, das ist nicht mit den Ansagen dabei. Die nächste Glory Live Konferenz ist wieder vom 11. bis 13. März hier bei uns im Zentrum. Das Motto der Konferenz ist ins Zentrum der Herrlichkeit. Ja, das ist so das Motto, das Gott uns auch für dieses Jahr gegeben hat. Matt Sorger wird uns mitdienen und ins Zentrum der Herrlichkeit ist das Motto. Also sei dabei, 11. bis 13. März, Freitag bis Sonntag und du musst dich anmelden im Internet. Ja, bitte, ihr seht ja, wir haben begrenzten Platz, also melde dich an rechtzeitig im Internet. Auf unserer Homepage ist die Anmeldung seit letzter Woche freigeschaltet. Gut. Okay, jetzt kommt der Roland, der schon hinter mir steht, wie immer. Halleluja, Roland steht immer hinter mir. Preist den Herrn. Kommt und gibt uns die Ansagen weiter. Halleluja. Bitte alle Eltern direkt im Anschluss an den Gottesdienst persönlich ihre Kinder wieder im Kinderdienst abholen. Im Café, da gibt es noch Kaffee, Brezeln und süße Stückle to go, also zu mitnehmen. Und noch ein Hinweis, die Türen werden dann um 15 Uhr verschlossen. Also da müsst ihr gehen, sonst müsst ihr hier bleiben. Im Anschluss, circa 20 Minuten nach Ende des Gottesdienstes, findet ein Medienteamtreffen oben in den Kinderräumen statt. Und es ist für alle Mitarbeiter und alle Interessenten an diesem spannenden Dienst. Also wer da gerne dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen. Dienstag, 8.2. ab 19 Uhr, Gloryhäuser an vielen verschiedenen Orten in der Region und weit darüber hinaus. Eine Liste aller Gloryhäuser hängt an der Pinnwand im Café. Hier erlebst du wunderbare Gemeinschaft in einer herrlichkeitserfüllten Atmosphäre und hier ist auch jeder herzlich willkommen. Am Donnerstag geht es dann um 19 Uhr wieder los mit Gebet für ein frisches Wirken des Geistes in den Nationen, mächtige Erweckung und neue Ebene der Kraft und der Herrlichkeit in unser aller Leben. Also seid alle mit dabei, das Gebet geht dann nahtlos über. Und zwar 19.30 Uhr dann Glory Life Schule für übernatürliche Weltveränderer, wieder hier im Zentrum. Seid möglichst live mit dabei, um auch von den Aktivierungen optimal zu profitieren. Anmeldung zur Schule, da gibt es ein Formular am Infotisch oder online schule.glorylife.net. Und wer noch nicht zur Schule angemeldet ist, kann bis zu 3-mal kostenlos schnuppern, also mit dabei sein. Freitag, 11.02. 19 Uhr, da ist wieder Connected, das Treffen für Jugendliche und junge Erwachsene von 13 bis 25 Jahren hier im Zentrum. Es geht noch weiter. Sonntag, 13.02. 10 Uhr, da ist wieder Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst hier im Zentrum. Also ladet eure Freunde, Bekannten, Verwandten ein. Parallel wie immer Kindergottesdienst für alle Kinder von 3 bis 16 Jahren. Die Anmeldung ist von 9.45 Uhr bis 10 Uhr. Und dann Achtung, alle Kinder im Kinderdienst müssen zuvor, also bis zu 24 Stunden vorher, zu Hause von ihren Eltern negativ auf Corona getestet sein, mit dem Selbst- oder Schnelltest. Danke für eure Mithilfe. Diese Testpflicht gilt nicht für den Erwachsenengottesdienst. Eine Stunde nach Ende des Gottesdienstes findet das Familientreffen für junge Ehepaare und Familie mit minderjährigen Kindern im Hauptsaal statt. Ende wird so gegen 16 Uhr sein. Dann gibt es die Spendenbescheinigung für 2021, also für letztes Jahr. Sie sind fertig und können im Anschluss an den Gottesdienst mitgenommen werden. Irgendwo da hinten beim Büchertisch. Und für alle, die ihre Spendenbescheinigung per E-Mail erhalten, die Spendenbescheinigungen kommen. Wir bitten euch aufgrund von Umstellungsarbeiten noch um etwas Geduld. Danke euch. Und dann gibt es am Büchertisch Top-FFP2-Masken mit einem super Tragekomfort, die sich nicht weniger leicht oder sogar noch leichter tragen lassen als OP-Masken zum Selbstkostenpreis zu kaufen. Sind die gerade aus? Nächste Woche wieder. Okay, also müsst ihr euch noch eine Woche gedulden. Am CD, vielleicht brauchen wir sie auch bis dahin gar nicht mehr. Wäre noch besser. Am CD-Tisch können wir noch Unterstützung gebrauchen. Wenn du dich dafür interessierst, dann melde dich bitte bei Dawn. Und dann gibt es ja seit 1. Januar jeden Samstag um 9 Uhr morgens und 21 Uhr abends die Sendung Growing in Glory, Fernsehshow mit Pastor Georg in Auf It's Supernatural Network, ISN. Und da könnt ihr auch reinschauen, die weltweit zu sehen über die kostenlose ISN-App oder über die Webseite von Citros. Jawohl. Alle anderen Termine, die wichtig sind, die findet im Infoblatt Aufbruch für Januar, Februar, das am Welcome-Tisch ausliegt und im Infoständer mit vielen aktuellen Berichten aus dem Gemeindeleben. Ja, und ich wünsche euch jetzt noch eine allerbeste Woche in seiner Herrlichkeit, in seiner Liebe, in seiner Freude und in seiner Kraft. Amen. Ich würde gerne noch ganz kurz ein paar Sachen sagen zu dem Medienteam-Treffen im Anschluss. Medienarbeit findet hier an verschiedenen Stellen im Haus statt. Das Offensichtlichste, was ihr jetzt hier sehen könnt, ist an der Kamera. Das Allermeiste findet aber oben separat in Räumen statt. Da gehört der Videoschnitt dazu. Da wird das Streaming gemacht. Da sitzen die Leute, die auch hier präsentieren, was ihr hier seht, was die Leute am Livestream sehen. Ja. Also es sind verschiedene Dienste, die da zusammenarbeiten und zusammengehören. Genau, ist einfach eine wichtige Sache. Ich meine, nur so mit diesen Diensten ist zum Beispiel uns möglich, dass wir mehr Leute sonntags über den Livestream erreichen, als hier persönlich sitzen. Ja. Also es ist einfach wirklich, wirklich ein wichtiger Dienst und gleichzeitig auch ein spannender Dienst. Ja. Also wer einfach da technikaffin ist oder sich einfach für die Dinge interessiert, wem das Spaß macht, also es macht wirklich Spaß. Wir haben wirklich ein gutes Team und wenn du dir da einfach auch vorstellen kannst, irgendwie mitzuhelfen, mitzuarbeiten, dann sei nachher einfach gerne mit dabei, eben oben in den Kinderräumen. Alles klar. Amen. Halleluja. Und meine Frau hat mich gerade noch daran erinnert, nächsten Sonntag auch noch nach dem Gottesdienst, also ihr habt ja gehört, Familientreffen nach dem Gottesdienst, aber gleichzeitig auch Lobpreistreffen nach dem Gottesdienst, also Lobpreisteamtreffen, ein spezielles Treffen mit mir. Diesmal werden wir ein bisschen inspirieren in Bezug auf Lobpreisanbetung, also nach dem Gottesdienst für alle Lobpreiser, die jetzt schon im Lobpreisteam sind, also nicht jetzt alle, die sagen, okay, ich preise auch den Herrn oder so, sondern alle, die wirklich im Team sind. Ja, im Kinderraum, glaube ich, auch. Oder in einem der Kinderräume oben. Ja, genau. Okay, gut. So, jetzt sind wir am Ende unseres Gottesdienstes. Jetzt kommt der Schlusssegen. Wie machen wir das? Interaktiv. Also, wende dich deinem Nachbarn zu und sag zu ihm, du bist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Die im Himmel ist, durch dich kommt der Himmel hier auf die Erde. Das Reich Gottes in Kraft. Du hast alles, was es braucht. Du hast das Wort Gottes und damit 98%. Du glaubst diesem Wort und du gehst im Gehorsam. Und damit wirst du zu 100% erleben, dass um dich herum Menschen das neue Leben in Jesus empfangen, Kranke gesund werden, Gebundene befreit werden. Du hast umsonst empfangen, umsonst gibst du es weiter und du lässt nicht nach darin, weder heute noch morgen noch die ganze Woche noch bis zur Entrückung. Du bist gesegnet mit Kühnheit in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, ihr seid gesegnet. Den allerbesten Sonntag euch noch, auch hier über Livestream. Wir verabschieden uns von euch. Die Nummer wird eingeblendet. Bitte blende die Nummer nochmal eine Zeit ein, sodass Sie sehen können. Lasst einfach bitte immer die Nummer eingeblendet, die letzte Viertelstunde, damit die Leute die Nummer sehen können. Und dann einfach könnt ihr anrufen, jetzt eine Stunde lang 07158 1758 10. Ja, seid gesegnet, kommt gut nach Hause. Das Heilungsteam kommt noch hier nach vorne und ist noch bereit, euch Hände aufzulegen. Natürlich mit Infektionsschutz und so weiter. Also, beste Zeit. Amen.